Ich schmiede keine Pläne, ich glühe. Die lange Nacht der literarischen Putschisten. Eine Sendung von Michael Reitz. Das Kampflied der Arditi, einer rechtsradikalen Truppe, entstanden gegen Ende des Ersten Weltkriegs in Italien. Sie sind die Vorläufer der späteren Schlägertruppen Mussolinis. 1919 ist Gabriele D'Annunzio, von Beruf Autor, Flieger und Lebemann, ihr Chef. Mit ihm beginnt die Reihe derjenigen Schriftsteller und Künstler, die sich im 20. Jahrhundert als politische Aktivisten, Revolutionäre, Terroristen oder Putschisten versuchten. Über sie sagt der Germanist Helmut Lehten: Die Welt ist viel eher ein Energiekreislauf, ja, den sie befördern wollen. Das Schreckliche an dieser Avantgarde ist, dass sie überhaupt kein Interesse an der Austauschsphäre der Mitte hatten. Ihre Faszination geht von der auch politischen Peripherie aus, ja. Ihre Faszination heftet sich an die Destruktionskräfte der Gesellschaft. Die Austauschsphäre der lebendigen Demokratie bedeutet für sie gähnende Langeweile. Der Freiburger Literatur- und Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit ergänzt: In diesem Fall ist die politische Macht gemeint. Die politische Macht in einem Staat. Und Machtpol nenne ich das, weil es diese Position im politischen Staat gibt, sondern in dem auch, was ich Kunststaat nenne. Bestimmte Künstler, Autoren, Musiker, Bildhauer und so weiter, zum Beispiel Andy Warhol in New York in den 60er Jahren, bauen sich so etwas auf wie einen Kunststaat, als dessen Art Führer sie sich begreifen. Italiener von Fiume, hier bin ich. Hier ist der Mensch, der alles aufgegeben und alles vergessen hat, um sich frei und neu in den Dienst der edlen Sache, eurer Sache zu stellen. Die schönste und vornehmste Sache der Welt für einen Kämpfer, der in derartiger Niedergeschlagenheit und Traurigkeit nach einem Grund zum Leben und zum Glauben sucht, dazu sich hinzugeben und zu sterben. So der italienische Schriftsteller und Putschist Gabriele D'Annunzio am 12. September 1919 auf dem Balkon des Stadtpalastes von Fiume, dem heutigen kroatischen Rijeka. Zwischen diesen beiden Machtpolen, dem politischen und artistischen, gibt es manchmal bestimmte Verbindungen, die meist so aussehen, dass jemand, der in seinem Kunststaat eine Art Führerposition innehat, unter Umständen dazu tendiert, sich mit dem politischen Führer zu verwechseln, beziehungsweise zu glauben, er könne es besser als jener, sich also über den politischen Führer installiert. Jemand, der in seinen Texten und in seiner Literatur zum Aufstand aufruft, zur Revolution, zum Umsturz der Verhältnisse, der kann dann natürlich, wenn er merkt, wie folgenlos das in seiner Perspektive ist, wenn der dann in einer Aufstandssituation zur Waffe greift, da könnte man sagen, das ist die Fortsetzung dessen, was er literarisch versucht hat. So der Autor Ulrich Pelzer. Die erste Stunde der heutigen Langen Nacht versucht herauszufinden, welche hauptsächlich männlichen Energieströme, politisch-historische und künstlerische Bewegungen einem literarischen Putschistentum zugrunde liegen könnten. Hier wird es hauptsächlich um Gabriele D'Annunzio gehen. Hier, wo das Volk unter freiem Himmel seine Konzile hielt, wo jede Erweiterung des Imperiums ihre offizielle Weihe erhielt, wo die Konsuln die Aushebung und den militärischen Schwur vornahmen, von diesem Nabel des Triumphs aus bieten wir uns selbst dem Vaterland dar. Feiern wir das freiwillige Opfer, greifen wir die Verheißung auf, und rufen, Es lebe unser Krieg! Es lebe Rom! Es lebe Italien! Es ist der 17. Mai 1915. Wer hier von der Tribüne des römischen Kapitols um den Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg geradezu fleht, ist kein General oder fanatischer Politiker. Es ist der erfolgreiche Schriftsteller Gabriele D'Annunzio, der hier, begleitet und unterbrochen von den patriotischen Gesängen der Massen, seine Landsleute zu den Waffen ruft. Kurze Zeit vorher hatte er zum Mord an dem Oppositionsführer Giovanni Giolitti aufgerufen, weil der für die Neutralität Italiens eintrat. Es ist hauptsächlich dieser Rede zu verdanken, dass das italienische Königreich kurze Zeit später auf Seiten Großbritanniens, Frankreichs und Russlands in den Krieg eintritt. Ich glaube, das politische Engagement D'Annunzios ist eine Fortführung seiner Poesie mit anderen Mitteln. Aber es ist weniger inhaltlich, sondern auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der der Erregungen. Der Kölner Autor und Zeithistoriker Kersten Knipp, Autor der Studie über D'Annunzio mit dem Titel »Die Kommune der Faschisten«. D'Annunzio war immer, das kann man in seiner Biografie sehr schön nachweisen und belegen, auf der Suche nach starken Emotionen. Er war auch immer am Zeitgeist, surfte regelrecht auf dem Zeitgeist und war ganz der Gegenwart, obwohl er ein Poeta Doctus, also ein sehr gelehrter Dichter war, ganz der Gegenwart hingegeben, immer. Er war immer ganz, ganz schnell, immer ganz, ganz vorne. Und dann um 1914, 15 wandelte sich sein Interesse mehr und mehr hin zur Politik, und zwar zur nationalistischen Politik. Gabriele D'Annunzio ist in dem jungen Staat Italien, dessen Nationenbildung 1870 nach einer Reihe von Kriegen vollendet ist, ein Paradiesvogel. Am 12. März 1863 in Pescara geboren, entdeckt er früh seine Liebe zur Literatur, lässt sich als gerade mal 19-Jähriger in Rom nieder und arbeitet dort als Journalist. Der Berliner Autor und Verlagsleiter Tom Müller hat mit seinem 2019 erschienenen Roman »Die jüngsten Tage« dem Dichter Gabriele D'Annunzio ein Denkmal gesetzt. Er war eben der absolute Hedonist und ihm ging es immer darum, mit seinem, wenn man so möchte, glühenden Herzen und seiner glühenden Vorstellungskraft andere mitzureißen, dass sie aus ihrem irgendwie trägen und vielleicht banalen und oft damals besonders hässlichen und niederen Umständen herauskommen, weil sie an sich glauben und weil sie daran glauben, dass es möglich ist, etwas Schöneres, etwas Besseres zu finden. Diesen Ansatz finde ich erstmal toll. Ich würde sagen, aus derselben Quelle kommt irgendwie süßes und giftiges Wasser. D'Annunzio ist stets nach der neuesten Mode gekleidet, gilt als ausgesprochen eitel und geltungssüchtig. Ein Pfau und Charmeur, der schnell Zugang zu den aristokratischen Salons Roms findet. Zumal er sehr gefühlsbetonte Gedichte schreibt, die vor allem bei der Damenwelt gut ankommen. Er verkörpert das Ideal des romantischen Dichters. Sein Zeitgenosse und Förderer Eduardo Scarfoglio schreibt mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung über ihn. Die Damen, die seine Verse vielleicht nicht gelesen, auf jeden Fall aber nicht verstanden hatten, wurden beim Anblick dieses wilden, gerade zivilisierten kleinen Mannes, dieses Hündchens mit einem seidenen Band um den Hals, von einer morbiden und romantischen Bewunderung ergriffen. Der Jüngling schreibt in seinem 1883 erschienenen Gedichtband Intermezzo di Rime: Meine barbarische und starke Jugend tötet sich in den Armen der Frauen. Fast entweicht mir ein sanftes Gift aus allen Adern. Lange Mattigkeit entzieht mir die Nerven. Und die Tugend muss ich nicht mehr bekämpfen. Als 20-Jähriger heiratet Gabriele D'Annunzio, hat aber nebenher noch mehrere Geliebte. Bereits damals beginnt er, über seine Verhältnisse zu leben. Denn Rom mit seinen vielen Möglichkeiten des Vergnügens ist teuer. Und D'Annunzio genießt seine Auftritte. Er schreibt nahezu ununterbrochen Artikel, Gedichte, Glossen. Seine literarische und journalistische Produktion ist dabei der Treibstoff seiner Ruhmsucht. Für den Kulturtheoretiker Klaus Teweleit das typische Phänomen einer bestimmten Sorte männlicher Künstler. Das ist eine Sorte Sehnsucht nach Wirkung. Ich nenne diese Leute ja, die so produzieren, Hochenergetiker. Das heißt, sie empfinden einen bestimmten Zwang zu ihrer Produktion. Wie ein Rock'n'Roll-Star in den 1960er Jahren scheint Gabriele D'Annunzio gleichzeitig an allen möglichen Orten zu sein. Streut Gerüchte und Legenden darüber, welchem Baron oder sonstigem Mitglied des römischen Establishments er jetzt wieder Hörner aufgesetzt hat und wirft mit Geld nur so um sich. Dabei ist er alles andere als ein körperlich attraktiver Mann. D'Annunzio ist klein, mager und wendet bereits in jungen Jahren alle möglichen Haarwuchsmittel an. Denn er hat schon mit Mitte 20 eine Stirnglatze. Grund dafür ist ein Duell. Ein Kritiker hatte den Hänfling D'Annunzio als Bachstelze auf Frauenjagd bezeichnet, worauf dieser ihn zum Zweikampf mit dem Säbel herausforderte. D'Annunzio bekommt einen Schlag über den Schädel. Die Blutung wird von dem anwesenden Arzt mit Eisenchlorid behandelt. Die Folge? Dem Duellanten fallen die Haare aus. Doch in all seiner geckenhaften Selbstdarstellung war Gabriele D'Annunzio kein Einzelgänger. Das Phänomen Künstler als Paradiesvogel und Zirkusartist ist zur damaligen Zeit nicht auf Italien beschränkt. Es ist das Zeitalter der beginnenden Beschleunigung, der raschen Befriedigungen und Suchtmittel, die schnell zur Hand sein müssen. Gabriele D'Annunzio ist da keine Ausnahme, denn er ist bald von Kokain abhängig. Hauptsächlich aus Frankreich kommend, setzt sich ein Selbstverständnis der Künstler durch, dass das Milde, Lasche, Unexaltierte als Quelle künstlerischer Produktion ablehnt. Es beginnt, so der Schriftsteller Tom Müller, das Zeitalter der Heißlaufkreativität. Die Entdeckung des unbedingten Willens ist, glaube ich, in der Zeit deswegen auch so stark und so notwendig gewesen, weil das eine Antwort war für viele, besonders für Künstler, deren Sensorium ja besonders feinfühlig ist, um mit der totalen Reizüberflutung ihrer Zeit fertig zu werden. Veröffentlicht D'Annunzio seinen Roman Il Piacere, Lust. Er ist eine Feier der Sinnlichkeit und Erotik. Sie hatte die etwas grausame Angewohnheit, nach der Liebe die Blumen zu zerpflücken und auf den Teppich zu streuen. Wenn sie dann angekleidet in das Zimmer zurückkehrte und die Handschuhe überzog oder eine Schnalle schloss, lächelte sie inmitten dieser Verwüstung. Und unvergleichlich war die Anmut, mit der sie jedes Mal ihr Kleid leicht raffte, damit der Geliebte sich bücke und die noch gelösten Bänder ihrer Schuhe schnüre. D'Annunzio steigt rasch auf in der Welt des literarischen Entertainments und wird damit konfrontiert, was Leuten geschieht, die zu schnell in die Nähe eines Gipfels kommen. Aufgrund der dünnen Luft geraten sie in einen Rausch, verlieren den Sinn für die Realität und ergehen sich in Fantasien über die eigene Größe. Allerdings, für einen Künstler gehört das nicht nur dazu, es ist die Eintrittskarte in die Welt des Kunstbetriebs. Vorausgesetzt, man will davon leben. Doch die Medaille des produktiven künstlerischen Größenwahns hat auch eine Kehrseite. Natürlich manipuliert man durch Sprache, nicht im Sinne, wie Goebbels manipuliert hat mit Sprache, aber man bringt Menschen dazu, erstmal einer Geschichte zu folgen. Das heißt, man spielt mit Zuhörern, Zuhörerinnen, mit einem Publikum. Und dann diese Versuchung, die wirklich sichtbaren großen Massen vor sich zu haben, ist sicherlich nicht bei allen gegeben und überhaupt gar nicht das Ziel. würde auch sagen, der meisten. Aber diejenigen, die es haben, die haben Mittel, mit sich als Gesamtkunstwerk, das ist ja auch häufig, darauf zuzugehen und darauf zu reagieren und da tatsächlich Fäden zu ziehen, sagt die Schriftstellerin Nora Bosson. Das erste Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin ist dann die eigene Person. Die Performance der Ausstrahlung ist der Mittelpunkt. Suggestion, Täuschung, Blendwerk sind hier das Repertoire. Gerade in einer Epoche, die vor Optimismus, Reizüberflutung, aber auch Langeweile geradezu platzt. Nicht selten einhergehend mit einer Radikalisierung der Positionen, gesellschaftlich wie künstlerisch. Der Putsch bereitet sich nicht nur im politischen Rahmen vor, sondern auch in den Formen der Gestaltung. Militanz wird zu einem Aspekt der Inszenierung der Künstlerpersönlichkeit. Das beginnt bereits lange vor Gabriele D'Annunzios Höhenflügen, sagt der Berliner Literaturprofessor Peter André Alt. Die Radikalisierung in diesem Sinne ist sicherlich etwas, was als Phänomen an den europäischen Avantgarden am Anfang des 20. Jahrhunderts besonders häufig vorkommt. Das ist in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Russland, in Deutschland so. Das ist aber vielleicht nicht erst in dieser Zeit anzutreffen. Wenn man es etwas komplexer mal betrachtet, dann sieht man, dass wir auch schon in der europäischen Romantik ja die Tendenz haben, die Realitäten aufzusprengen. Und wenn das Wort radikal in seinem eigentlichen Sinn zu beanspruchen ist für die Beschreibung einer Literaturepoche, dann würde ich es immer für die Romantik verwenden. Sein Biograf Kersten Knipp ergänzt. Er lebte auch in dieser satten, etwas behäbigen, verträumten, spätromantischen Atmosphäre Italiens, der begüterten Stände. Und das irgendwann mag natürlich auch eine gewisse Langeweile produzieren. Und so wandte er sich zunächst auch dem Sport zu, dem Segeln, der Schifffahrt, war da auch sehr erfolgreich als Techniker und als technischer Kommentator für diese Dinge. Also er kannte sich da wirklich aus. Und da zeigt sich anhand des Sports, wie er so allmählich in eine technizistische Lebensweise übergeht und dort sich immer mehr zu Hause fühlt. Irgendwann lässt sich D'Annunzio splitterfasernackt am Strand fotografieren. An der Art und Weise, wie er sich im Sand räkelt, lässt sich erkennen, dass es sich nicht um einen Schnappschuss handelt. Nora Bosson meint dazu, natürlich ist dieses Zurückgezogensein am Schreibtisch, das wenig Körperliche, das wenig im klassischen Sinne heroisch-männliche Kämpferideal. Es ist nicht nur bei diesen Autoren zu sehen, sondern es ist ja etwas, was man in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bei vielen beobachtet hat. So ein Drängen nach dem großen Knall, also nach einer Explosion der Gesellschaft, also dieses Schwelende. Und diese Radikalisierung von rechter Seite füllt diese bestimmte Strömung mit rechtem Gedankengut auf und übersteigert es dann natürlich auch noch mal in einer Gewaltverherrlichung. Maskulinität, Gewaltverherrlichung und physische Energie werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum festen Bestandteil des Männlichkeitsideals. Gabriele D'Annunzio spürt, dass seine bisher gepflegte romantische Ader jetzt nicht mehr so gefragt ist. Der Wind hat sich gedreht. Italien spielt seit einiger Zeit mit im kolonialen Konzert. Doch die italienische Gesellschaft, vor allem in den Großstädten, giert nach noch mehr Eroberung und Heldentum. Was für meine Begriffe D'Annunzio so ungeheuer interessant macht, er ist ja eigentlich ein problematischer Charakter. Höchst problematisch, um nicht zu sagen abstoßend über viele, viele Aspekte seiner Persönlichkeit. Aber was man heute noch mit ihm verbinden kann, und das hat mich so fasziniert, ist der Umstand, dass er in gewisser Weise wirklich ein konsequent moderner Mensch ist. Modern im Sinne der Moderne, einer Moderne, in der nichts mehr selbstverständlich ist, in der man alles hinterfragen muss und in der man auch sich selbst entwerfen muss als Person. Und Gabriele D'Annunzio entwirft sich permanent neu. 1897 steigt er in die Politik ein und wird Abgeordneter der konservativen Partei. Doch andererseits stimmt er mehrere Male für die Entwürfe der Sozialisten. Politik, das ist für ihn schlicht eine Quelle der Erregung. Ein Spaß, der ihm zusätzliche Einladungen zu Stehpartys und vornehmen Diners beschert. D'Annunzio war kein politischer Kopf im eigentlichen Sinne. Also es war kein Mensch, der politisch dachte in dem Sinne, dass es darum geht, Kompromisse zu schaffen, wie es Aufgabe eines politischen Denkens oder politischer Arbeit ist, mit verschiedenen Parteien, Akteuren in Dialog zu treten, Interessen zu verhandeln und das Ganze irgendwann zu einem halbwegs harmonischen oder zumindest doch funktionierenden Gemeinwesen im Sinne eines demokratischen Konsenses zusammenzufügen. Als er 1910 wegen hoher Schulden aus Italien fliehen muss, zieht er nach Paris. Er spricht gut Französisch und ist bald in dortigen Künstlerkreisen ebenso bekannt wie in Rom. Er schreibt mehrere Gedichte in französischer Sprache, darunter den lyrisch-dramatischen Text »Das Martyrium des heiligen Sebastian«, aus dem der Komponist Claude Debussy ein Stück für Orchester und Chor macht. Die Zeit ist reif für ein ästhetisches Programm, das dem Aufkommen der Massengesellschaft Rechnung trägt. Tom Müller beschreibt diese Stimmung. Jetzt gibt es Autos, die Nike von Samothrake hat keine Bedeutung mehr. Also reißen wir alles ein und fangen nochmal von vorne an. Ich glaube, aus der Zeit heraus gesehen und auch begleitet von den technologischen Neuerungen, kann ich das eigentlich gut verstehen, dass das auch das Denken ein bisschen in so eine selbstverliebte Überhöhung steigert, das halte ich für nachvollziehbar. Im Jahr 1909 erscheint das sogenannte Futuristische Manifest des Schriftstellers und späteren faschistischen Politikers Filippo Tommaso Marinetti. In Künstlerkreisen schlägt es ein wie eine Bombe. Denn es ist ein Manifest für die Herrschaft der Technik, des kalten technischen Blicks und der Zerstörung der bisherigen geistigen Welt und ihrer Werte. Darin heißt es unter anderem: Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto Mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen, ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. Die angriffslustige Bewegung, die Ohrfeige und der Faustschlag, das aufheulende Auto. Zusammengefasst ist das der Sound einer männlich definierten und dominierten Zeit, der nicht mehr in die Tiefe gehen will. Teile der europäischen Intellektuellen, links wie rechts, nehmen das futuristische Manifest mit Begeisterung auf. Und da ist eben diese literarische Mode, oder es ist mehr als eine Mode, literarische Bewegung, dieser Anspruch der Futuristen genau das Richtige, ein neues Italien zu schaffen. Eines, das sich emanzipiert von der eigenen Vergangenheit, das dynamisch wird, das die Kräfte einer sich entfesselnden Moderne nutzt, um über sich selbst hinauszuwachsen, der Zukunft entgegen. Und das war seit einigen Jahren nach der Jahrhundertwende, also 1899 bis 1915 und so weiter, dann das große Thema oder die große Hoffnung Gabriele D'Annunzios. Diese Entfesselung deutet sich an, auch in Italien. 1911 befindet sich das Land mit dem Osmanischen Reich im Krieg, an dessen Ende Italien Teile Libyens zugesprochen werden. D'Annunzio nimmt diese Stimmung auf. Ich schmiede keine Pläne, sagt er, ich glühe. Nicht das Künstlerische, die ästhetische Verfeinerung und Sensibilität stehen im Vordergrund, sondern es setzt sich immer mehr das Ideal des knallharten Helden durch, der nicht lange fackelt, nicht herumgrübelt, der sich nimmt, was er braucht oder glaubt zu brauchen. Leute wie die Futuristen bescheinigen nicht nur Italien, sondern dem gesamten europäischen Bürgertum eine Haltung der Sattheit und Bequemlichkeit. Sowohl Marinetti als auch D'Annunzio sehnen den Krieg herbei. Ja, sie versprechen sich von ihm eine reinigende Wirkung. So schreibt Marinetti: Der Krieg wird uns lehren, Gewalt auszuüben und Gewalt zu erleiden, zu töten und getötet zu werden, ohne sentimentales Gewinsel. Die Epoche und ihre Akteure stehen gewaltig unter Strom. Wie eine Meute von Kampfhunden warten sie darauf, von der Kette gelassen zu werden. In seinem Essay mit dem Titel »Über die kriminelle Psychologie« schreibt der Arzt Scipio Segele 1891 über diese Zeit: »Die kollektive Psychologie ist voller Grausamkeit. Sie pendelt, oder besser, sie springt rasch zwischen einem Gefühl und dessen Gegenteil hin und her.« Im Sommer 1914 hat es mit diesen Gefühlsbeschwörungen ein Ende. Der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin werden in Sarajevo erschossen. Wie unter Drogen beginnt auf dem gesamten Kontinent ein kollektiver Irrsinn. Erwachsene Männer betteln darum, ins Militär zu dürfen, zu morden und eventuell auch selbst ums Leben zu kommen. Beute machen ist die Devise nicht nur der Banken- und Industriekapitäne, sondern auch des kleinen Mannes, der vom siegreichen Feldzug träumt, der ihn zum reichen und angesehenen Bürger machen wird. Doch in Italien bleibt der Gesang der Kämpfer der Unabhängigkeitskriege, heute die Nationalhymne Italiens, zunächst ungesungen. Das Land weiß nicht, auf wessen Seite es sich schlagen soll, wo der größte Profit winkt, und bleibt erst einmal neutral. Die italienische Gesellschaft ist gespalten wie nie zuvor. Während das Bürgertum inklusive Klerus den Krieg will, kommt es überall im Land zu Massenstreiks und Arbeiteraufständen. Kirchen werden verwüstet, Kasernen gestürmt und manche Polizeiwache geht in Flammen auf. In dieser Situation fühlen sich einige Männer berufen, das Heft in die Hand zu nehmen und selbst tätig zu werden. Obwohl schon über 50 Jahre alt, wird Gabriele D'Annunzio Mitglied des italienischen Militärs, genauer gesagt der Luftwaffe. Denn Fliegen ist seit der Jahrhundertwende seine große Leidenschaft. Flieger, das sind in den Augen der Öffentlichkeit die ewig jungen, die schneidigen Kerle in ihren fliegenden Kisten, die Wind, Wetter und Gefahren trotzen. Der Schriftsteller Tom Müller. Das Parlament war eben diskreditiert, weil es immer ein Ort der Worte und nie ein Ort der Taten ist. Und da kommt dann sozusagen der Schriftsteller rein, D'Annunzio, der glaubt, er ist der auserwählte Schriftsteller. Er ist der, bei dem Wort und Tat nicht mehr zu trennen sind. Damit aber sozusagen etwas Neues kommen kann, die neue Ära, muss natürlich erstmal die alte zerstört werden. Und da hat er sich natürlich auch beim futuristischen Manifest sehr stark bedient oder sie sich zumindest gegenseitig darin bestärkt. 1915 findet in London eine Konferenz statt, auf der Italien ein Kriegseintritt an der Seite Russlands, Frankreichs und Großbritanniens schmackhaft gemacht wird. Es wird ein Vertrag geschlossen, der dem Land großen Gebietszuwachs nach dem Sieg über Deutschland und Österreich garantiert. Vor allem ein Punkt des Vertrages wird nach dem Krieg für Zündstoff sorgen und D'Annunzio zweifelhaften Ruhm bescheren. Denn durch den Zerfall des österreichischen Kaiserreichs, so der Londoner Plan, entsteht auf dem Balkan ein Machtvakuum. Italien soll deshalb Teile Kroatiens und Sloweniens erhalten, sowie einige Inseln der Dodekanes-Gruppe. Trotz dieses profitablen Schachers zögert das Land immer noch mit dem Kriegseintritt. Was kommt, ist die große Stunde des Dichters und Fliegers Gabriele D'Annunzio, der kurz vor seinem Auftritt in Rom einem Reporter gesagt hatte: Die Masse ist eine Frau. Sie will verführt werden. Dieser Dichter ist nach Rom gegangen, um der größte Journalist seiner Zeit zu werden. Als er das geschafft hatte, hat er dann beschlossen, der große Dichter seiner Zeit zu werden, um dann zu beschließen, der Anführer seines Landes zu werden. Tom Müller beschreibt den Weg eines Literaten zum Demagogen. Was D'Annunzio auf dem Balkon vor dem Kapitol von sich gibt, kann als Vorgeschmack der übelsten Hasstiraden gesehen werden, die später von Mussolini, Hitler oder Goebbels losgelassen werden. Der vormals leidenschaftliche und gefühlvolle Lyriker hetzt die Massen nicht nur zum Krieg, sondern auch zu Mord und Totschlag auf. Die infamen Namen sind bekannt. Die Bestrafung ist notwendig. Lasst euch nicht in Illusionen wiegen. Lasst euch nicht täuschen, nicht zum Mitleid bewegen. Stellt eure Verbannungslisten auf, ohne Mitleid. Wer hat Italien in dunklen Tagen gerettet, wenn nicht ihr, wenn nicht das ehrliche Volk, wenn nicht ihr? Diese Aufforderung, Straftaten zu begehen, bleibt ohne Sühne. Im Gegenteil, wenige Tage später tritt Italien in den Krieg ein. Der Dichter kommentiert natürlich auch das. Kameraden! Die Morgenröte ist da. Unsere Wache ist zu Ende. Unser Rausch beginnt. Wir kämpfen mit Waffen. Wir kämpfen unseren Krieg. Das Blut sprudelt aus den Adern Italiens. Für den D'Annunzio-Biografen Kersten Knipp drückt sich hier eine Übereinstimmung zwischen dem Schriftsteller D'Annunzio und dem Demagogen aus. D'Annunzio erzählt sich und seinen Anhängern etwas und das wird als Wirklichkeit gesetzt. Und das, scheint mir, ist der Kern eines demagogischen, eines populistischen Verhaltens, wie wir es heute auch noch kennen, also die Verabsolutierung der eigenen Wirklichkeit ohne Bereitschaft, widerstreitende Information, dem widersprechende Information zur Kenntnis zu nehmen, stattdessen eben das Betonen wieder und wieder der eigenen Empfindungen und sie als höchstes Maß zu nehmen. Wie der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit sagt, werden die Künstler von einem Machtpol angezogen, an dem sie sich aufladen. Denn der Unterschied zwischen Künstlern und Politikern ist nicht so groß, wie es den Anschein hat, so Klaus Teweleit. Erst recht nicht, wenn Künstler um sich herum eine Art Hofstaat bilden, der aus Fans und Nachahmern besteht. Beispiele hierfür sind neben Gabriele D'Annunzio der Kreis um den Dichter Stefan George oder die Künstlertruppe, die Andy Warhol in New York um sich bildete. Die Stars, die im stillen Kämmerlein vor sich hin denken und dichten, wollen das Gleiche wie ihre Kollegen, die polternd und alarmierend auf den Tribünen stehen. Wirkung erzielen. Klaus Teweleit beschreibt die Ähnlichkeit zwischen Künstlern und politisch Mächtigen mit seiner Konzeption des Machtpols so. Es ist sozusagen der künstlerischen Produktion inhärent, dass sie wirken will. Insofern hat sie was mit Machtausübung zu tun. Man kann ja seine Kunst so verwenden oder zu verwenden suchen, dass man Leuten was vorschreibt. Zum Beispiel, wie sie zu leben haben oder wie sie als Menschen zu sein haben. Diese Auseinandersetzung geht ja darum, im Kern, wer den sogenannten neuen Menschen macht, besonders im 20. Jahrhundert, wo sich Sozialismus, Kommunismus und Faschismus auf der anderen Seite darüber streiten und die Künstler eine Art Zwischenposition darin haben, sich für diesen oder jenen Pol entscheiden, aber konkurrieren in diesem Wettkampf, wer macht den neuen Menschen. Und auf dieser Ebene tendieren sie dazu, sich mit dem politischen Führer gleichzusetzen bzw. sich von ihm anstellen zu lassen. Hinzu kommt, dass manche Kunstschaffende die Kollegen geradezu verherrlichen, die eine wesentlich größere Wirkung hatten oder haben als sie selbst. So auch Gabriele D'Annunzio. Thomas Mann macht sich nach dem Ersten Weltkrieg mehr als einmal über die abgöttische Verehrung Richard Wagners lustig, die sein italienischer Kollege an den Tag legte. Der Künstler, in diesem Fall ein Musiker, der sich selbst als Gesamtkunstwerk sah, wird als Heros verehrt, der mit ähnlichen Dämonen ringt wie der Krieger. Ein Bild, das in dieser Zeit entsteht und das stilbildend für das Selbstbild zahlreicher Artisten wird, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts leben. Diese Form, die damals gewählt wurde, dieses Heroische, das auch Gewaltverherrlichende, Gewaltliebende, ist ja eine bestimmte Form der Selbstüberhöhung, die ja mit einer bestimmten Ästhetik auch einhergeht. Also wenn man sich den Futurismus anschaut, Marinetti, dann hat man ja genau mit diesem Manifest des Futurismus bereits genau diese Überhöhung von Gewalt, von Heroik, von Aufopferung sozusagen, sich selbst aufopfern für die größere Sache, um sich selbst aber am Ende zu überhöhen. Also es ist ja nicht eine mönchische Aufopferung, ein sich entäußern, sondern es ist ein durch die Aufopferung in die Höhe wachsen. Gabriele D'Annunzio imponiert im Krieg vor allem mit halsbrecherischen Aktionen als Flieger. Er wirft keine Bomben, beteiligt sich auch nicht an Luftkämpfen, sondern er unternimmt höchst brisante Propagandaaktionen. Die spektakulärste ist ein mehrstündiger Flug bei eisiger Kälte nach Wien, in die Hauptstadt des Kriegsgegners Österreich, mitten in die Höhle des Löwen. Über der Stadt wirft er Flugblätter ab, die die baldige Niederlage der Donaumonarchie verkünden. Er sammelt Kriegsorden wie andere Briefmarken. Bei einer dieser Aktionen muss D'Annunzio allerdings notlanden und verliert ein Auge. Thank you. als der Krieg vorbei ist, kommt für Italien, das immerhin zu den Siegermächten gehört, der Katzenjammer. Denn 3 Jahre Kampf haben nicht nur viele Italiener das Leben gekostet, sie zu Krüppeln gemacht und das Land an den Rand des finanziellen Zusammenbruchs gebracht. Viel schlimmer ist das, was alsbald von den Italienern als verkrüppelter Sieg bezeichnet wird. Zwar bekommt Italien Gebiete der ehemaligen Donaumonarchie zugesprochen oder nimmt sie sich einfach, doch aus der Erbmasse dieses Staates entsteht östlich der Adria ein neues politisches Gebilde, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Es steht unter dem Schutz des Selbstbestimmungsrechts der Völker, das der US-Präsident Woodrow Wilson durchgesetzt hat. Im Klartext bedeutet das unter anderem, die Stadt Fiume, das heutige Rijeka, soll diesem neuen Staat zugeschlagen werden, obwohl dort über 60% der Einwohner Italiener sind. Die nationalistischen Kreise laufen Sturm. Und für Gabriele D'Annunzio ist das eine Gelegenheit, mit 55 Jahren jetzt noch einmal aktiv zu werden und zum Kampf aufzurufen, so der Zeithistoriker Kersten Knipp. All das ist natürlich für den, der für so etwas ein Sensorium hat, ist das eine höchst erregende Zeit. Und darauf ließ sich D'Annunzio ein. Er war ein hochdekorierter Kriegsteilnehmer. Das ging zurück auf seine sehr, sehr guten Kontakte. Er war damals ein literarischer Star in Italien. Und er hatte auch aufgrund seiner Zeitgeistaffinität stets mit den jeweiligen literarischen Moden hantiert. Das hatte ihn über die Jahre, Jahrzehnte wirklich berühmt gemacht. Das nutzte er jetzt. Die Hymne der Arditi, der Kühnen und Waghalsigen. Sie bildeten im Krieg eine Eliteeinheit, deren Verluste extrem hoch waren. Geradezu versessen auf Gewalt und das Töten, lassen sie sich, wenn es irgendwie geht, immer mit einem Messer zwischen den Zähnen fotografieren. Ähnlich wie viele deutsche Soldaten nach dem Weltkrieg, zum Beispiel Ernst Jünger und Ernst von Salomon, fühlen sie sich übers Ohr gehauen. Betrogen durch einen Frieden, der sie ihrer Meinung wie Verlierer behandelt. Die Arditi finden in D'Annunzio einen Mentor und Anführer. In einem seiner Artikel schreibt er: Wir wollen das Gefühl der Größe als festen Bestandteil der Nation sehen. Bejahen wir es. Feiern wir es. Italien ist groß und es will noch größer sein. Für dieses göttliche Vaterland haben wir gekämpft. Und wir wollen von Neuem für es kämpfen. Die versprengten Desperados der Arditi machen den Dichter mit dem Glasauge und der Vollglatze zu ihrem Anführer. Wie die späteren Faschisten unter Mussolini tragen sie schwarze Uniformen und nennen Gabriele D'Annunzio ihren Duce, Führer. Die waghalsigen Truppe, immerhin mehrere tausend, wenn auch schlecht bewaffnete Männer, marschiert am 12. September ohne Gegenwehr in Fiume ein. Ein Wabonk-Spiel, das zu internationalen Verwicklungen führen könnte. Doch die Arditi und auch Gabriele D'Annunzio sehen aufgrund ihrer Geschichte keine andere Möglichkeit. Warum sie wahrscheinlich auch nie die Chance hatten, in ein normales Leben zurückzukehren, erläutert der Autor Tom Müller. Es waren Leute, die nach dem Krieg nicht wussten, wie sie in Frieden leben sollen. Und ich denke, das trifft auf D'Annunzio auch zu, dass es für ihn keinen Weg gab aus diesem permanenten Erregungszustand des Fliegers im Ersten Weltkrieg, des Volksheldes, des gefeierten, immer von Menschenmassen getragenen, wieder zu einem Privatier zu werden. Diesen Weg gab es nicht, deswegen gab es nur den der fortschreitenden Eskalation. So erklärt Ferruccio Vecchi, einer der Anführer der Arditi. Mit dem Ende des Krieges haben wir keine Richtung mehr. Wir stehen am Rande eines Abgrunds. Wir haben nicht einmal Brot. Jeder von uns muss sich damit abfinden, nicht mehr an jenes Leben anknüpfen zu können, das wir bis 1915 führten. Der Krieg ist zu unserer zweiten Natur geworden. Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass Gabriele D'Annunzio nicht die Spur eines politischen Programms hat, als er in Fiume einmarschiert. Zwar ruft er die italienische Regentschaft am Quarnero aus, gemeint ist damit die Kvarner Bucht im heutigen Kroatien. Doch dieser Ministaat verfügt über nahezu nichts, was ihn als politisches Gebilde auszeichnen oder kenntlich machen könnte. Weder gibt es Geld noch eine funktionierende Verwaltung. Das Ganze ist eine merkwürdige Mischung aus frühfaschistischem Gedankengut, Abenteurertum und, so verblüffend das auch klingen mag, Sozialutopie. Denn in Fiume leben auch Sozialisten, neben den russischen Bolschewiki die militantesten ihrer Art. Da der Rest der Welt und vor allem der italienische Staat das Experiment Fiume gewähren lässt, kann D'Annunzio mit Hilfe einiger Sozialisten eine Verfassung ausarbeiten lassen. Es ist ein extrem bizarrer Text, der dann im September 1920 erscheint, meint der Biograf Kersten Knipp. Diese Verfassung aus dem September 1920 ist ein ganz skurriler Text. Es ist eine Verfassung, die hat er zusammen mit einem Gewerkschafter und Sozialisten, der auch in Fiume anwesend war zu dieser Zeit, was auch zeigt, dass Fiume ein in gewisser Weise offenes Konstrukt war. Kommunisten waren da, die sich haben anziehen lassen von dieser bizarren Atmosphäre dort. Fiume zieht bald Menschen aus ganz Europa an. Es kursieren die wildesten Gerüchte von freier Liebe, von homosexuellen Partnerschaften, die nicht mehr unter Strafe stehen. Und in den meisten Fällen stimmen diese Gerüchte auch. Es war ein Experiment, es war Alkohol dort, es gab Drogen, Kokain und all dieses, viel Sex, viel Erotik. Es war eine Gegenwelt in gewisser Weise, eine nicht bürgerliche Gegenwelt. Hat auch viele Beobachter oder Affinitäten empfindende Dichter oder Schriftsteller angezogen. Die Verfassung ist der Versuch D'Annunzios, die Herrschaft der Kunst Wirklichkeit werden zu lassen. So heißt es dort unter anderem: Habt ihr nicht den Eindruck, dass große Musik der aufmerksamen und hingebungsvollen Menge wieder und wieder die Herrschaft des Geistes verkündet? Die Verfassung schreibt die Gleichstellung von Mann und Frau vor. Gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Ein Mindestlohn wird ebenso garantiert wie das Verbot rassistisch motivierter Unterdrückung und Benachteiligung. Es gibt wenige Verfassungen, in denen steht, dass die Musik, die Kultur mit zum Höchsten eines Volkes gehöre und dass es in Jahrtausenden immer nur wenige Momente gebe, in denen sich die Seele eines Volkes zeige, sie sich in großen Kunstwerken inkarniere und darum seien diese Momente und darum sei die Kunst generell geradezu anbetungswürdig und müsse zum Kernbestand eines Staates hören. Das ist auch in einer durchaus lyrischen, schwärmerischen Sprache abgefasst. Und ja, da kann man sehen, dass es D'Annunzio wirklich darum ging, der Kunst einen höheren Stellenwert zu verschaffen, als sie, jedenfalls aus seiner Sicht, damals hatte. Doch schon bald zieht für den Wagner-Liebhaber D'Annunzio die Götterdämmerung auf. Der italienische Staat hat während der Fiume-Episode Besonnenheit gezeigt und zunächst darauf verzichtet, dem Spuk mit militärischen Mitteln ein Ende zu setzen. Stattdessen wird in Verhandlungen mit dem Staat der Serben, Kroaten und Slowenen eine Lösung herausgearbeitet. Fiume wird zu einem entmilitarisierten Freistaat. Gabriele D'Annunzio wird von der Realpolitik eingeholt, gibt aber nicht auf. Am 1. Dezember 1920 erklärt er Italien den Krieg, das darauf das Feuer auf die Stadt eröffnet und einmarschiert. Der Dichter, leicht verletzt, erhält mit einigen Getreuen freies Geleit. Persönlich hat Gabriele D'Annunzio also Glück. Er wird weder vor ein Militärgericht gestellt, noch auf andere Weise juristisch zur Rechenschaft gezogen. Bis zu seinem Tod am 1. März 1938 steht er unter dem persönlichen Schutz Mussolinis. Er residiert im Vittoriale, einer Villa am Gardasee, die er mit den Jahren zu einem persönlichen Museum ausbaut. D'Annunzio war kein Revolutionär. Und als Schriftsteller hatte er schon zu Beginn der Fiume-Okkupation seine größte Zeit hinter sich. Er war auch kein glühender Faschist, sondern viel eher ein narzisstischer Hasardeur, ein Spieler, der gern die Kugel selbst in Bewegung hielt und dazu einen Putsch in einem Machtvakuum inszenierte. Er war ein Getriebener, der sich im Umfeld von Gewalt, Chaos und Massenaktivitäten wohlfühlte und damit das Unheil des Totalitarismus und des faschistischen Terrors mit vorbereitete. Thank you. Anders als Italien gehört Deutschland nicht zu den Siegermächten, als der Erste Weltkrieg mit dem Waffenstillstand vom November 1918 zu Ende geht. Innerhalb kürzester Zeit versinkt das ehemalige Kaiserreich im Chaos. Der Kaiser selbst flieht in die Niederlande. Gleich zweimal wird in Berlin die Republik ausgerufen. Doch schon bald toben Aufstände in der Stadt. Von der Front oder aus Gefangenschaft zurückkehrende Soldaten organisieren sich nach dem Vorbild der bolschewistischen Sowjets in Soldatenräten. In der Hauptkadettenanstalt Großlichterfelde bei Berlin hatte sich der 1902 geborene Ernst von Salomon zum Offizier ausbilden lassen. Der riesige Kasernenkomplex gilt als Eliteschule des preußischen Militärs. Der halbwüchsige Ernst von Salomon, Sohn eines Polizisten und bekannt als extrem konservativ, erlebt das Ende des Kaiserreichs. Massenstreiks, Arbeiteraufstände und schließlich offene Schießereien während des Spartakusaufstands im Januar 1919. In dieser Zeit, so der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit, entsteht bei Ernst von Salomon und vielen anderen jungen Männern eine Haltung der unbedingten Härte gegen jede Art von Frieden und Kompromiss. Salomon hat den Krieg nicht mitbekommen. Das ging sehr vielen so, die in Kadettenanstalten erzogen oder militarisiert worden sind. Und jetzt standen sie da in diesem komischen Frieden und die Deutschen durften keine richtige Armee mehr haben. Und darauf war das ganze Leben aber angelegt. Der wollte aus solchen Gründen zur Waffe, wie ganz viele junge Leute nach dem Ersten Weltkrieg, die sagten, Scheiße, der Krieg ist vorbei und da wollten wir doch hin. Dafür haben wir gelebt. Dann machen sie die Freikorps danach oder sie werden terroristisch wie Salomon und etliche andere auch und leben das, wie heute bestimmte Terroristen auch, denen ein richtiges gesellschaftliches Umfeld fehlt. Die greifen zum Terror, die greifen zur Waffe. Nicht in Berlin, sondern im beschaulichen Hannover befindet sich in etwa zur gleichen Zeit der 1895 geborene Leutnant im Infanterieregiment 16, Ernst Jünger. Jünger hat im Krieg Unglaubliches erlebt und überlebt. An der Front in der Champagne wurde er als Kommandeur eines Stoßtrupps 14 Mal schwer verwundet, erhielt das Eiserne Kreuz und den Orden pour le Mérite. Während des Krieges führte er ein Tagebuch, in dem er die ungeheure Bestialität der Grabenschlachten und Artilleriebombardements beschreibt. Und, so der Heidelberger Germanist und Jüngerbiograf Helmut Kiesel, dass auch im Frieden das Waffentragen, die Gewalt und letztendlich auch der Umsturz eine Option sein können. Im Kriegstagebuch, also im originalen Kriegstagebuch, das er an der Front geschrieben hat, da findet sich einmal eine Bemerkung, die fast wörtlich etwa so lautet: Das Sprengstoffschmeißen ist doch eine feine Angelegenheit, um unangenehme Kerle loszuwerden. Man wird es sich nach dem Kriege schwer abgewöhnen können. Aber dass er sich's abgewöhnen musste, ist ihm eigentlich da schon deutlich. Es ist eine Sache des Krieges und nicht des politischen, zivilen, rechtlichen Lebens. Nach dem Krieg bleibt Ernst Jünger zunächst bei der zahlenmäßig erheblich reduzierten Reichswehr. Jünger und Ernst von Salomon, das sind zu dieser Zeit zwei Versprengte, Deserteure wider Willen. Sie verstehen die Welt nicht mehr, in der sie nun leben müssen. Bürger eines besiegten und durch einen besonders harten Frieden gedemütigten Landes wissen sie nichts mit sich anzufangen. Sie geraten in einen Energiestrom, der keine Mitte mehr kennt, keinen Ausgleich, kein Pardon und kein Nachgeben. Vor allem aber ist es ein Strom, der kalt ist und jede Weichheit, die immer mit Weiblichkeit gleichgesetzt wird, ablehnt, so Klaus Teweleit. Die Abwehr von Republik, Weiblichkeit, wird alles beschrieben als Sumpf, Schlamm, Breie, verschlingt uns. Wir verlieren den Boden unter den Füßen. Dieses Körpergefühl, also Angst vor Körperauflösung, wird von dieser ganzen Szenerie geteilt. Und sie finden welche, denen sie die Schuld dafür geben. Das ist Republik, Frauen, Juden, Kommunisten etc. Und die müssen bekämpft werden. Und weil die Machtansprüche stellen, wie müssen sie bekämpft werden? Mit der Waffe. Das ist für diesen Typ vollkommen selbstverständlich. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten beschreibt eine solche Grundhaltung in seinem bahnbrechenden Werk Verhaltenslehren der Kälte. Wenn ich in meinen Charakterisierungen, in den Beobachtungen, alle Interventionen der moralischen Einschätzung ausklammere, dann steht erstmal der professionelle Blick des Chirurgen, von dem er ja auch nicht will, weiß, dass er während der Operation vom Mitleid überwältigt wird. Dass ich vor allen Dingen die Literatur als ein großes Wahrnehmungsexperiment, das sich unter die Experimentalbedingungen der Naturwissenschaften stellt, zeitweise. Das heißt, dass einfach moralische Kriterien außer Kraft gesetzt werden. Und das kann man dann in den Beobachtungssätzen, die dann geschrieben werden, leicht nachverfolgen. Der Krieg wird in dieser Art von Literatur als eine große Ernüchterungsmaschine beschrieben. Einhergehend mit einem merkwürdigen Erregungszustand, den auch Gabriele D'Annunzio artikulierte. Die Welt ist viel eher ein Energiekreislauf, ja, den sie befördern wollen. Das Schreckliche an dieser Avantgarde ist, dass sie überhaupt kein Interesse an der Austauschsphäre der Mitte hatten. Ihre Faszination geht von der auch politischen Peripherie aus, ja. Ihre Faszination heftet sich an die Destruktionskräfte der Gesellschaft. Und die Austauschsphäre der lebendigen Demokratie bedeutet für sie gähnende Langeweile. Es geht um die Aufzehrung der Tradition. Also die ganzen Traditionsbestände sollen in den Energiekreislauf aufgenommen werden. Das heißt, man muss sie zerstören, um neue Energien freizusetzen. Dieser Energiekreislauf bietet D'Annunzio oder Ernst Jünger Sensationen, die später nie wieder auftauchen. So schreibt Jünger in seinem 1920 erschienenen Kriegsbericht In Stahlgewittern im Vorwort: Der Zweck dieses Buches ist, dem Leser sachlich zu schildern, was ein Infanterist als Schütze und Führer während des Großen Krieges inmitten eines berühmten Regiments erlebt und was er sich dabei gedacht hat. Der Mensch neigt zur Idealisierung des Geleisteten, zur Vertuschung des Hässlichen, Kleinlichen und Alltäglichen. Ich bin kein Kriegsberichterstatter. Ich lege keine Heldenkollektion vor. Ich will nicht beschreiben, wie es hätte sein können, sondern wie es war. Der Grad der Sachlichkeit eines solchen Buches ist der Maßstab seines inneren Wertes. Für den jüngeren Biografen Helmut Kiesel bestand der Beweggrund für dieses Buch schon in einer literarischen Verarbeitung der Kriegsschrecken. Aber auch in der Illusion, sich mit größtmöglicher Sachlichkeit genau gegen diese Schrecken wappnen zu können. Er hat sich nicht als den Vertreter einer verlorenen Generation empfunden, sondern als den Vertreter einer Generation, die durch den Krieg auf eine unvergleichliche Weise, das betont er immer wieder, geschult und gestählt wurde und durch den Krieg gekräftigt gewissermaßen hervorgegangen ist, abgesehen von denen, die dem Krieg zum Opfer gefallen sind. Lost Generation ist für ihn, glaube ich, ein Begriff, den er ablehnen würde, weil er immer betont hat, wir sind aus dem Krieg trotz der Niederlage und trotz der ungeheuren Verluste auch mit großem Zugewinn an menschlicher Erfahrung hervorgegangen. So schwer verständlich das für uns scheinen mag. Ich stand ganz allein, meine Leuchtpistole in der Hand, mitten in dem unheimlichen Trichtergelände. das am Boden lagernde Nebelschwaden auf eine drohende und rätselhafte Weise verschleierten. Hinter mir ertönte ein gedämpftes, unangenehmes Geräusch. Ich stellte mit merkwürdiger Sachlichkeit fest, dass es von einem riesenhaften, in Zersetzung übergehenden Leichnam herrührte. Ich glaube, überhaupt auch zur Auseinandersetzung dieser Generation mit dem Krieg gehört auch, dass diese Gefahrmomente immer wieder heraufbeschworen werden und nacherlebt werden mussten. Ob die alle nochmals sehr scharf drauf waren, salopp gesagt, gleich wieder in einen Krieg zu kommen, das glaube ich nicht, bei Jünger sogar immer weniger. Aber dass sie sich von diesem Erlebnis nicht lösen konnten, ohne das immer wieder sich vor Augen zu führen, heraufzubeschwören, das glaube ich sehr wohl. Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass die im Buch in Stahlgewittern geschilderten Erlebnisse von einer Penetranz sind, die alsbald das Lesen schwer macht. Über den Ruinen lag, wie über allen gefährlichen Zonen dieses Gebietes, ein dicker Leichengeruch. Denn das Feuer war so stark, dass sich um die Gefallenen niemand kümmerte. Übrigens war dieser schwere und süßliche Hauch nicht lediglich widerwärtig. Er rief darüber hinaus, eng mit den stechenden Nebeln des Sprengstoffs vermischt, eine fast hellseherische Erregung hervor, wie sie nur die höchste Nähe des Todes zu erzeugen vermag. Ich machte hier die Beobachtung, dass es eine Art des Grauens gibt, die fremdartig ist wie ein unerforschtes Land. So spürte ich in diesen Augenblicken keine Furcht, sondern eine hohe und fast dämonische Leichtigkeit. Auch überraschende Anwandlungen eines Gelächters, das nicht zu bezähmen war. Auflösung der bisherigen Formen des Umgangs, Verlust aller Sicherheiten und ein Umkehren alles bisher Dagewesenen. Das ist die allgemeine Stimmung unter den Menschen der 1920er Jahre. In Kunst und Literatur wird sie im Expressionismus ausgedrückt. In der neuen Musik von Arnold Schönberg, Anton Webern oder Igor Strawinsky wird der Zusammenbruch klanglich dargestellt. Die experimentelle Lyrik der russischen Avantgarde tut ihr Übriges. Jenseits der Politik herrscht der Sound des Umsturzes, des Putsches und der Revolution. Die Versuchung ist groß, einen Staatsstreich anzuführen. Die Weimarer Republik ist bei rechts und links wenig gelitten. Es gibt weder eine politische noch eine gesellschaftliche Mitte. Das ist zweifellos richtig, dass diese Intellektuellen versuchten, zugleich als Revolutionäre auch wirksam zu werden. Mit welcher Einschätzung ihrer Reichweite, das ist eine andere Frage. Aber prinzipiell gilt für die alle, und zwar in unterschiedlichem Maße, dass sie auf der Linie der modernen künstlerischen Avantgarde sich bewegen, die zugleich eine politische und soziale Avantgarde sein wollten. 1923 entschließt sich Ernst Jünger, aus der Reichswehr auszuscheiden und nur noch als Publizist zu arbeiten. 1923 ist wohlgemerkt auch das Krisenjahr der Weimarer Republik. Hochinflation, mit Massenarbeitslosigkeit, Massenelend, Hungerrevolten. Im Herbst 1923 kommt es zu Putschversuchen, dem Hitlerputsch, dem Reichswehrputsch vorausgehend, dem Putsch der Schwarzen Reichswehr, dem Putsch der Hamburger Kommunisten. In seiner Wortwahl zeigt sich Ernst Jünger als wenig zimperlich, wenn auch nicht übermäßig polemisch. Bei der Wahl seiner Publikationen ist er offenbar nicht wählerisch. Am 24. September 1923 schreibt er unter dem Titel »Revolution und Idee« im Völkischen Beobachter, dem Kampfblatt der Nationalsozialisten, über den Putsch und die Revolte. Die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden. Sie marschiert unaufhaltsam voran. Sie ist keine Reaktion, sondern eine wirkliche Revolution. Mit all ihren Kennzeichen und Äußerungen. Ihre Idee ist die völkische, zu bisher nicht gekannter Schärfe geschliffen. Ihr Banner das Hakenkreuz, ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt, die Diktatur. Die Welt soll umformuliert werden nach Maßgabe der Kunst und die Künstler marschieren dem voraus. Diese Umformierung der Welt nach Maßgabe der Kunst bedeutet eine Verschönerung der Welt. Das Leben wird dann schöner, es wird auch sozial gerechter, es wird auch abenteuerlicher, es wird toller. Und Jünger vertritt die Meinung, dass die Revolution, die deutsche Revolution von 1918-19 im Ansatz richtig war. Das Kaiserreich musste verschwinden, weil es abgewirtschaftet war. Das hatte keine Zukunft mehr. Die Revolution war also im Ansatz richtig, aber in der Durchführung schwach, weil sie keine zukunftsmächtigen Ziele hatte. Deswegen muss eine weitere nationale Revolution kommen. Deswegen nennen sich Jünger und seine Freunde auch die Nationalrevolutionäre. Als Ernst Jünger eine Rede des Führers der Nationalsozialisten Adolf Hitler hört, ist er sehr beeindruckt. Beschreibt dieses Ereignis später als ein Elementarerlebnis. Er knüpft in ganz Deutschland Verbindungen zu rechten Kreisen, die der Republik den Garaus machen wollen. Um 1925 wird er kurzfristig einmal Mitglied des verbotenen Freikorps Rossbach in Sachsen und übernimmt dort die Funktion eines Organisators und eines Jugendführers. Aber das ist eine Episode von ein paar Wochen oder maximal Monaten. Und dann sagt Jünger, es ist mir deutlich geworden, dass man in Deutschland im Augenblick nicht in Gemeinschaft politisch tätig werden kann. Er zieht sich also wieder zurück aus dem Organisatorischen und konzentriert sich wieder auf seine schriftstellerische Tätigkeit als Vordenker des Nationalismus. Sein Buch »In Stahlgewittern« muss immer wieder neu aufgelegt werden. Und jedes Mal verändert Ernst Jünger ganze Passagen, je nach politischer Großwetterlage. Eine Passage lässt er allerdings in allen Versionen nahezu unverändert. Es geht um seine Patrouille mit mehreren Kameraden. Der Trupp kommt durch einen Wald, der kurz vorher von der britischen Artillerie beschossen wurde. Es stinkt abscheulich. Denn in den Bäumen hängen die Leichenteile von zerfetzten Infanteristen. Im Vorgehen erfasste uns ein berserkerhafter Grimm. Der übermächtige Wunsch zu töten beflügelte meine Schritte. Die Wut entpresste mir bittere Tränen. Der ungeheure Vernichtungswille, der über der Wahlstadt lastete, verdichtete sich in den Gehirnen und tauchte sie in rote Nebel ein. Wir riefen uns schluchzend und stammelnd abgerissene Sätze zu. Und ein unbeteiligter Zuschauer hätte vielleicht glauben können, dass wir von einem Übermaß an Glück ergriffen seien. Von oben sprangen Leute meiner Kompanie in den Hohlweg hinab. Mir war glühend heiß. Ich riss den Mantel herunter und schleuderte ihn fort. Ich weiß noch, dass ich einige Male sehr energisch rief, »Jetzt zieht Leutnant Jünger seinen Mantel aus!« Und die Füsiliere dazu lachten, als ob ich den köstlichsten Witz gemacht hätte. Das Gefühl natürlich, sich im Krieg tapfer geschlagen zu haben, bewehrt zu haben, 14 Verwundungen überstanden zu haben. Ich glaube, das verkraftet kein normaler Mensch ohne ein Gefühl des Elitären, des Auserwähltseins geradezu mitzunehmen. Und das ist bei Jünger der Fall. Und nach dem Krieg tut er alles dafür, um auf dieser Linie des Elitären, des durchaus führerhaften, tonangebenden, Vordenkenden weiterzumachen. Dieses Buch ist noch ganz geprägt vom Expressionismus, nämlich vom Versuch, die Erfahrungen des Menschen auf wesentliche Stichworte zu reduzieren. Blut, Grauen, Eros, Pazifismus und so weiter. Oder vom Feinde. Also die Erfahrungen auf Stichworte zu reduzieren und in ganz prägnanten und zupackenden, mitreißenden Formen auch auszuformulieren. Ernst Jünger, der in Leipzig zunächst Zoologie studiert, publiziert einen Artikel nach dem anderen. Innerhalb kurzer Zeit gibt es mehr als ein Dutzend konservative bis ultrarechte Publikationsorgane, die seine Texte kaufen und veröffentlichen. Dadurch wird Ernst Jünger sehr schnell ein deutschlandweit bekannter politischer Publizist. In seinen Artikeln lässt er keinen Zweifel daran, dass er an dem Bestand und dem Ausbau der jungen Weimarer Demokratie nicht interessiert ist. Umsturz, Staatsstreich, Putsch. Das sind in den 1920er Jahren keine Begriffe, die eine Ausnahmesituation umschreiben würden. Überall gärt es. Und kaum jemand scheint daran zu glauben, dass diesem Staat ein langes Leben beschert sein wird. Der Staatsrechtler Karl Schmidt, ein Freund Ernst Jüngers, schreibt in seiner 1927 veröffentlichten Arbeit »Der Begriff des Politischen«: Die spezifische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erkannt wird. Ernst Jüngers Version des zukünftigen Staates fügt sich in diese Konzeption ein. Das Bild des Zukunftsstaates hat sich in diesen Jahren geklärt. Vierfach werden seine Wurzeln sein. Er wird national sein, er wird sozial sein, er wird wehrhaft sein. Er wird autoritativ gegliedert sein. Es ist ein gänzlich unbürgerliches Gefühl, beweglich, feurig und der vitalen Energie unserer großen Städte verwandt. Er ist nicht reaktionär, sondern revolutionär von Grund auf. In Italien haben die Faschisten unter Benito Mussolini mit ihrem Marsch auf Rom die Staatsmacht erobert, ohne dass ein einziger Schuss abgefeuert wurde. Wie viele Rechtsintellektuelle sympathisiert auch Jünger mit den Schwarzhemden und ihrer zur Schau gestellten stählernen Ästhetik, die eine Einheit von Künstler und Krieger postuliert. Noch 1956, als ihm der Bremer Literaturpreis verliehen wird, sagt Ernst Jünger in seiner Dankesrede: Eine Hand, die in Ehren die Waffe hält, eine Hand, die die Feder in Ehren hält, sie ist stärker als die gesamte Rotationspresse. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Niemandslande die besten Kameraden trifft. Und bin immer zufrieden gewesen im Kriege mit meiner Mannschaft und im Frieden mit meiner Leserschaft. Sind das wirklich nur die Gewaltfantasien eines Desperados, der dem Krieg nachtrauert? Für den Heidelberger Literaturwissenschaftler Helmut Kiesel drückt sich hier eher eine Haltung aus, die charakteristisch für ein bestimmtes Bild des Schriftstellers ist. Schwert und Feder gehören ganz eng zusammen in der abendländischen Tradition seit ältesten Zeiten, weil nämlich derjenige, der das Schwert führt, denjenigen, der die Feder führt, braucht. Der Ritter, der Kämpfer braucht den Sänger. Für Klaus Teweleit drückt sich in Jüngers Statement von der Hand, die die Waffe sowohl wie die Feder führt, eine Dynamik aus, die geradezu zum unverwechselbaren Kennzeichen des engagierten Intellektuellen wird. Das ist für Poeten eine vollkommen geläufige Metapher, dass ihr Schreiben auch eine Waffe sein kann. Das kann sie werden, besonders in solchen Umbruchssituationen wie in der Sowjetunion. In der frühen Sowjetunion wurde das vom Künstler direkt verlangt, dass sein Schreiben eine Waffe zu sein habe für die Durchsetzung der Gedanken der Räterepublik, der Sowjets. Wenn sie das nicht taten, kriegten sie Schwierigkeiten. Konservative Revolution. Unter diesem Begriff formiert sich eine politische Gruppierung, der sich auch Jünger bald anschließt, als er Ende der 1920er Jahre nach Berlin zieht. Was unter dieser konservativen Revolution zu verstehen ist, weiß von den Teilnehmern eigentlich keiner so genau. Es ist auch keine feste Organisation mit regelmäßigen Treffen, Treffpunkten oder Programm. Was die Akteure eint, ist die strikte Ablehnung des Parlamentarismus. Der Berliner Literaturwissenschaftler Ralf Schnell: Das ist in der Tat eine völlig diffuse Gruppe. Eine Gruppe, die sich in einem sehr breiten Sinne als Retter eines wohlverstandenen Konservatismus, deutschen Geistes, des Nationenbegriffs, des Militärs, des Adels auch in gewisser Weise, dann auch der Abwehr alles dessen, was Ausland hieß, selbst und vor allem auch das kolonialisierte Ausland, alles das wurde von ihnen abgewehrt. Ernst Jünger stellt sich in diesem Kreis als der führende Ideologe dar, der neben seiner Eloquenz und preußischem Kommissgeschnarre vor allem durch seinen enormen Alkoholkonsum auffällt. So rechtsradikal seine Positionen auch sind, man würde ihm allerdings Unrecht tun, ihn vollkommen mit den Nationalsozialisten gleichzusetzen. Die Gründe dafür liegen jedoch nicht unbedingt nur im politisch-weltanschaulichen Bereich, weiß Helmut Kiesel. Bis 1928, 1929 überlegt Jünger und überlegen die revolutionären Nationalisten in seinem Umkreis, wie sie sich gegenüber den Nationalsozialisten verhalten wollen, ob sie mit ihnen kooperieren wollen, ob sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Und es scheint so zu sein, dass sie sich mit denen zumindest sympathisieren, verhalten können. Und dann kommt diese Wendung von Hitler weg vom kompromisslosen Kampf gegen die Republik mit allen Mitteln, kommt die Wendung hin zum Legalitätskurs, also zur Beteuerung, dass er die Macht auf legale Weise anstreben wolle, dass es zu keinen Putschen, zu keinen Revolten, zu keinem Staatsstreich mehr kommen solle, sondern dass er den parlamentarischen Weg bestreiten solle. Ab 1929 erscheinen Hitler, Goebbels und andere Parteigenossen, als hätten sie Kreide gefressen. Dieses macht Jünger und machen seine Freunde nicht mit, weil sie erstens den Parlamentarismus ablehnen und ihn auch nicht als Mittel verwenden wollen, um parlamentarisch, legalistisch an die Macht zu kommen und ihn dann abzuschaffen. Das ist für sie unehrenhaft. Mit solchen Tricks arbeitet man nicht. Deswegen lehnen sie das ab. Das hat also etwas zu tun mit einer gewissen ehrenhaften Haltung, die nicht mit lumpigen Tricks arbeitet. Der Literaturwissenschaftler Ralf Schnell betont zudem, dass das völkische Ideal der konservativen Revolution viel zu heterogen war, um so etwas wie eine ernstzunehmende und dauerhafte politische Bewegung zu organisieren. Es war ein Insistieren auf einem erdverbundenen Deutschtum. Das aber dann eben auch in viele Facetten zerfiel. Dieses Deutschtum war eben eines, das eine rechtsintellektuelle Elite umfasste, ebenso wie adelige, aristokratische Gedankenzüge, einzelgängerische Figuren, Am Ende ist es wirklich eine Art von politischem Eklektizismus, was sich da an Figuren getroffen hat. Der Begriff der konservativen Revolution fasste das ja ganz gut, der am Ende dann aber auch zu nichts trug, außer dazu, dem Nationalsozialismus in den Sattel zu helfen. So gehört unter anderem der Kulturhistoriker Arthur Möller-Vandenbroek dazu, der später dem Begriff Drittes Reich zum Durchbruch verhilft. Ebenso wie der konservative Religionsphilosoph Friedrich Hielscher, Ernst von Salomon und Ernst Jüngers Bruder Friedrich Georg, der ebenfalls schreibt. Mit dabei ist aber auch Harro Schulze-Boysen, Offizier der Luftwaffe, der 1942 von den Nazis als Widerstandskämpfer hingerichtet wird. Klaus Teweleit, der Freiburger Kulturtheoretiker, beschreibt in den Kreisen der konservativen Revolution ein Wir-Gefühl für Menschen, die sich nicht nur politisch nirgendwo zu Hause fühlen. Im Vordergrund steht dabei nicht der Austausch, die offene Diskussion, sondern das Vorhandensein der Gruppe an sich. Zu diesen Leuten gehört das eigentlich dazu, dass sie sich nicht isoliert fühlen wollen. Die empfinden sich ja ganz stark zugehörig zu dieser gesellschaftlichen Szenerie als eine Sorte Outlaws, die in der Friedenssituation der Republik, die ihnen aufgezwungen wird, glauben, nicht leben zu können. Aber sie sind Formation. Zu dieser Formation gehört auch der ausgebildete Soldat Ernst von Salomon, der aber am Ersten Weltkrieg nicht teilnahm. Von Salomon ist stattdessen schon in jungen Jahren Mitglied der paramilitärischen Einheit des Generalmajors Merker. Als 17-Jähriger hat er auf den Straßen Berlins gegen den Erzfeind des Militarismus gekämpft, den Spartakusbund von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Generell scheint von Salomon überall dabei zu sein, wo es in den nächsten Jahren knallt. In Lettland kämpft er in der sogenannten Eisernen Division für die Unabhängigkeit des Landes. 1920 ist er am Kapp-Putsch beteiligt, der schiefgeht. In Oberschlesien beteiligt er sich an der Zerschlagung von Arbeiteraufständen und wird Mitglied der berüchtigten Brigade Erhard. Es ist eine Freikorps-Einheit, die vor allem durch rabiaten Antisemitismus auffällt, der auch die physische Vernichtung der Juden meint. Handeln um jeden Preis, auch wenn es den politischen Mord beinhaltet. So lautet die Devise jener Kreise. Dazu Ralf Schnell. Ja, das kann man so sagen, dass Rechtsintellektuelle vom Schlage Ernst von Salomon und in gewisser Weise gehört natürlich auch der junge Ernst Jünger dazu, dass das der Versuch war, aus der Welt des Geistes herauszutreten und in die Tat sich zu übersetzen, das, was man denkt, so zu artikulieren, dass es auch gesellschaftlich und politisch wirksam wird. Klaus Teweleit hebt die Rolle des Körperpanzers hervor. Wenn Sie eine Lust erleben wollen, geht das fast immer nur mit Gewalt. Sie können sich nicht verbinden mit anderen, weil der Panzer zu stark ist und das verhindert. Der Panzer ist ja auch gegen Ihr Inneres, gegen Ihre Ängste, nicht nur nach außen, gegen die Bedrohung angeblich des Kommunismus und so weiter. Sie fürchten Ihr Inneres vor allem anderen auf der Welt. Dagegen schützen sie sich mit diesem Panzer und alles, was das bedroht, muss mit Gewalt unterdrückt werden. Und dazu gehören Frauen besonders, weil von Frauen eine besondere Emotionalität ausgeht, die dieser Körper in der Regel nicht aushält. In seinem 1933 veröffentlichten Roman »Die Kadetten« berichtet Ernst von Salomon, wie er und seine Kameraden mit Weiblichkeit in Berührung kamen. Wer Lust hatte, konnte bei älteren Kameraden im Kompaniezimmer Tanzunterricht nehmen, wobei denn den als Damen fungierenden Kadetten ein Woilach um die Hüfte geschlungen wurde. Also eine Satteldecke der Kavallerie. Und sie sich gezwungen sahen, sich nur mit kurzen und hüpfenden Schritten zu bewegen, welche Haltung unserer Vorstellung von weiblicher Anmut angemessen erschien. Als die Brigade Erhard aufgelöst wird, bis dahin von den Behörden geduldet, tritt Ernst von Salomon dem rechtsterroristischen Geheimbund Organisation Konsul bei, kurz OC. Sie plant den Staatsstreich und die Ermordung namhafter Politiker. 1922 wird der jüdische Außenminister Walter Rathenau in Berlin von zwei Mitgliedern der OC erschossen. Ernst von Salomon ist maßgeblich an Planung und Ausführung der Tat beteiligt. Er wird verhaftet und wegen Beihilfe zum Mord zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Außerdem stellt sich heraus, dass er an einem versuchten Fememord beteiligt war, was ihm zusätzlich 3 Jahre Arrest einbringt. Aufgrund eines Gnadenerlasses des Präsidenten Hindenburg kommt Ernst von Salomon jedoch schon Ende 1927 frei. Ab 1928 lässt er sich dem Umfeld der konservativen Revolution zuordnen. Seine politische Meinung ändert er nicht. Er beginnt in rechtsradikalen Blättern zu veröffentlichen und erlangt sehr bald beachtliche Popularität. Ernst von Salomon, so Ralf Schnell, versteht sich in erster Linie als Politiker, erst in zweiter als Autor. Bei Ernst von Salomon, würde ich sagen, ist das politisch Eingreifende, das scharfe Denken das Entscheidende, das politisch Eingreifende Denken, das dann eben aber auch Politik werden will, mehr als dass er, sagen wir mal, Poet gewesen wäre. Wie es dann bei Jünger sich ja auch entwickelt hat oder wie es bei Figuren wie D'Annunzio oder Yoshio Mikima immer schon war. Ernst von Salomon war ein politischer Mensch, der auch politisch handeln wollte. Und ich denke, dass seine Verschwörung, der Mord an Rathenau, dass das wirklich der Versuch war, in die Politik handelnd einzugreifen. Das macht Ernst von Salomon, indem er die Bauernaufstände in Schleswig-Holstein tatkräftig unterstützt. Unter anderem dadurch, dass er im Keller des Berliner Reichstags 1929 eine Bombe hochgehen lässt, die allerdings von vornherein nur auf einen Knalleffekt angelegt war. Von Salomon wird nicht verhaftet. Stattdessen veröffentlicht er ein Buch, das sehr schnell zu einem Bestseller wird: Die Geächteten. Dort geht es um die Zeit in den Freikorps. Die Geächteten sind natürlich ein Selbstbekenntnis zu dem, was man getan hat und auch zu der Wahrnehmung, geächtet zu sein. Also diese Außenseiterposition. Der Geächtete ist ja eine Gegenfigur zum Partisanen, dem einzelnen radikalen Kämpfer, als der sich diese Gruppe um Ernst von Salomon in gewisser Weise auch verstanden hat, als Vorkämpfer sogar. Und die Geächteten dann eben als diejenigen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden und sich in ihrer Selbstdeutung aber nochmal auch eine Selbstrechtfertigung verschaffen. Das ist ein ganz eklatanter Zug, der da erkennbar wird und der eigentlich auch erklärt, warum man sich als Elite verstehen durfte. In den Geächteten geht es auch um die Frage, wie sich ein Mensch angesichts des verheerenden Krieges eine Identität aufbaut und erhält. Für den späteren Putschisten Ernst von Salomon ist klar, das funktioniert nur über das Selbstverständnis als Soldat. Ich hatte auf dem Tisch die Dinge aufgebaut, die mir Halt geben sollten. Das Bild meines Vaters in Uniform, bei Kriegsausbruch aufgenommen, die Bilder von Freunden und Verwandten, die im Kriege gefallen waren, die Feldbinde, den krummen Husarensäbel, die durchschossene Brieftasche meines Bruders, das Blut war schon ganz dunkel und fleckig geworden, die Epauletten meines Großvaters, ein Bündel Briefe aus dem Felde. Das Geächtetsein gehört dazu. Das ist auch ein buchstäblich elitärer Anspruch. So waren wir, so sind wir. Wir sind anders als die anderen. Wir sind die Vorkämpfer und dafür werden wir geächtet. So heißt es in dem Roman über heimkehrende Soldaten. Dies waren ja nicht Arbeiter, Bauern, Studenten. Dies waren Soldaten. Nicht Verkleidete, nicht Befohlene, nicht Entsandte. Dies waren Männer, die dem Aufruf gehorchten, dem geheimen Anruf des Blutes, des Geistes. Freiwillige, so oder so. Männer, die eine harte Gemeinsamkeit erfuhren und die Dinge hinter den Dingen und die im Kriege eine Heimat fanden. Heimat, Vaterland, Volk, Nation. 3 Jahre nach dem Roman »Die Geächteten« erscheint Ernst von Salomons Buch »Die Kadetten«, das von seiner Ausbildung beim Militär erzählt. Was konnte das heißen? Sterben lernen. Ich hatte einmal meinen Bruder gefragt, was für ihn das Schönste im Leben bedeuten würde. Und er hatte geantwortet, das Schönste im Leben, das wäre, als 20-jähriger Leutnant in einem Straßengraben von Paris zu verrecken. Das mochte wohl angehen, dachte ich und zählte die Jahre. Männer wie Ernst von Salomon und auch Ernst Jünger haben bereits als Kinder Bekanntschaft mit Soldatentum, Drill und Granatfeuer gemacht. Von Salomon empfand noch stärker als Jünger das Zivilleben als langweilig, blutleer und ohne jede Empfindung. In Die Kadetten hört sich das so an. Was uns bewegte, wuchs auf anderen Feldern. Was notwendig war, würde uns das Leben selbst zutragen. Würde uns die verpflichtende Haltung, Führer zu sein, zuletzt doch aufzwingen, uns zu einer Erweiterung unseres Blickrundes zu führen. Ernst von Salomon ist in diesem Sinne sehr viel näher immer an der Politik gewesen, nicht an der Armee. Und er hat sich eben als Kämpfer verstanden, auch mit der Waffe in der Hand, ja, auf eine Weise, die die Weimarer Republik mit in den Abgrund getrieben hat. Daran hat Jünger bis zu einer gewissen Zeit auch mitgewirkt, indem er sich rechten Zirkeln, nationalsozialistischen, faschistischen Zirkeln angeboten hat, in ihnen mitgewirkt hat und auch selber ja entsprechende Essays geschrieben hat. Aber er hat sich davon dann doch auch abgewandt, während Ernst von Salomon dem in gewisser Weise schon auch verbunden geblieben ist. Man könnte annehmen, dass sowohl Ernst Jünger als auch Ernst von Salomon nach dem Sieg der Nazis zu den Lieblingen der Machthaber werden. Zwar lassen sich gewisse Anziehungen zwischen den Nationalsozialisten und den beiden Literaten nicht übersehen, doch es kommt anders, als man denkt. Noch stärker als diese Putschistenattitüde und die damit verbundene Kälte pflegen von Salomon und Jünger etwas anderes. So der Marburger Schriftsteller und Anglist Ulrich Horstmann. Was die beiden gemeinsam haben, unter vielen anderen Dingen, ist die Tatsache, dass sie Spätdandys waren. Beide hatten ein aristokratisches Selbstbild, ein aristokratisches Bewusstsein. Das kann man eben salopp ganz einfach definieren. Ich bin anders als die Mehrzahl der Menschen. Das hat sie dazu gebracht, dieses Gefühl der Andersartigkeit, auch des Isoliertseins zu untersuchen, zu akzeptieren und literarisch produktiv einzusetzen. Es gehört auch ein beachtlicher Schuss von Arroganz und von elitärem Selbstwertgefühl dazu, solche unterkühlten Apparaturen zu installieren, in Betrieb zu nehmen, zu bedienen und die Ergebnisse publik zu machen. Keine Frage. Für Nora Bossong hat die Distanz allerdings noch einen anderen Grund. Ich glaube, ganz sicher wollten die nichts mit den Nationalsozialisten zu tun haben, weil es ihnen zu proletarisch war. Das waren ja in gewisser Weise auch Elitisten. Also das unterscheidet sich dann ja in gewisser Weise auch zumindest mit einigen Nuancen des italienischen Faschismus, der mit dem Futurismus noch eng ging. Und das, was der Nationalsozialismus auch an Kunst an sich zog. Als 1933 die Nazis von den Kulturschaffenden das Gelübnis treuster Gefolgschaft fordern, verweigert Ernst von Salomon die Unterschrift. Seitdem ist er dem NS-Staat verdächtig. Erst recht, als er nach dem Röhmputsch und der Ermordung des militanten nationalrevolutionären Flügels der SA als ihr Sympathisant dargestellt wird. Außerdem ist seine Lebensgefährtin Jüdin, zu deren Schutz er fortan alles unternimmt. So tritt er in die Reichskulturkammer ein und taucht in der Filmbranche unter. Dort dreht er allerdings das antisemitische Propagandamachwerk Karl Peters. Einem Freund gegenüber erklärt er: Vielmehr bin ich ein ganz korruptes Schwein geworden, das den schäbigen Rest von Seele glatt für die Brosamen verkauft, welche vom reich besetzten Tisch der Ufer fallen. Von Salomon distanziert sich von den Nazis, auch von seinen früheren Umsturzplänen. In einer Studie für den US-amerikanischen Geheimdienst schreibt der Emigrant Karl Zuckmeier über seinen Kollegen: Er meinte es vollkommen ehrlich mit seiner Abkehr von nationalistischem Verschwörertum, demagogischem Antisemitismus und völkischem Ressentiment. Es ist schon eine ziemliche Charakterleistung, dass er sich nicht von den Nazis zum Helden und Märtyrer machen ließ. Aber er war allerdings durch Freundschaften und Beziehungen zu Intellektuellen für die Nazis verdorben und leise verdächtig. Sein menschliches Niveau war zu gut, um sich ins Nazitum abbiegen zu lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, den er mit seiner Lebensgefährtin hauptsächlich auf einem Gut in Oberbayern verbrachte, wird Ernst von Salomon wegen seiner Filmtätigkeit interniert. Ab den 1950er Jahren ist er ein erfolgreicher Drehbuchautor für Film und später für das Fernsehen. ...1951 veröffentlicht er ein fast 800 Seiten starkes Buch. Der Fragebogen. Auch das wird ein Bestseller. Denn es geht um diejenigen von den US-Militärbehörden eingeforderten Auskunftsbögen, die zur Erlangung eines sogenannten Persilscheins von den Deutschen ausgefüllt werden mussten. Also ich denke, man kann Ernst von Salomon am besten gerecht werden in seiner Bedeutung, seiner historischen, literarhistorischen Bedeutung, ebenso wie als Persönlichkeit, wenn man den nach 1945 geschriebenen und veröffentlichten Fragebogen heranzieht. Da ist Ernst von Salomon so zu greifen, wie er sich selbst sehen wollte, auch im Rückblick sehen wollte. Und man kann an den hochironischen Untertönen, die das ganze Buch durchziehen, das ist ja vor allem auch gegen die Alliierten, die Besatzungsmächte gerichtet, es ironisiert den Fragebogen, der die Schuldanteile herausarbeiten soll, die Deutsche hatten am Nationalsozialismus. Das Buch ironisiert diese Verfahren, einen Fragebogen beantworten zu müssen. Und es zeugt von einem ungebrochenen Selbstbewusstsein. Zur Frage seiner Staatsangehörigkeit schreibt er: Ich bin Preuße. Die Farben meiner Fahne sind schwarz und weiß. Sie deuten an, dass meine Väter für die Freiheit starben und fordern von mir, nicht nur bei hellem Sonnenschein, sondern auch an trüben Tagen ein Preuße zu sein. Es ist dies nicht immer einfach. Auch Ernst Jünger ließ sich nicht als kulturpolitischer Repräsentant des NS-Regimes vereinnahmen. Er ging auf Distanz. Unter anderem dadurch, dass er sich weigerte, in die gleichgeschaltete Deutsche Akademie der Dichtung einzutreten. Außerdem untersagte er Nachdrucke seiner Artikel im Völkischen Beobachter. Während des Krieges war er im Rang eines Hauptmanns vorwiegend in Frankreich stationiert. Andere potenzielle Putschisten aus der Künstler- und Literatenszene waren nicht so konsequent in ihrer Ablehnung der Nationalsozialisten und Faschisten. Am bekanntesten ist hier wohl der Fall des US-amerikanischen Dichters Ezra Pound. In Credo, seinem künstlerischen Selbstverständnis, entstanden zwischen 1908 und 1913, schreibt dieser Dichter, der zu den größten der englischsprachigen Literatur gehört: Ein Kunstwerk braucht keine politische, soziale oder philosophische Überzeugung zum Ausdruck zu bringen, enthält sie jedoch fast stets implizite. Ezra Pound, Jahrgang 1885. Kaum ein anderer hat die englischsprachige Lyrik des 20. Jahrhunderts so stark beeinflusst wie er. Nach dem Ersten Weltkrieg lebt er in Paris, ist mit F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway befreundet, die ihm viel verdanken. Und das sind nicht die einzigen, weiß Klaus Teweleit. Ohne ihn wäre weder Joyce noch T.S. Eliot poetisch zum Durchbruch gekommen. Auch jemand wie H.G., Hilda Doolittle nicht, mit der er eine Weile sehr befreundet oder beinahe verliebt war. Er hat ihnen ja allen geholfen. Also der Moderne zum Durchbruch verholfen. Er kommt aber zunehmend in Konflikte mit denen, ist vielleicht auch in Konkurrenz, vielleicht auch neidisch auf deren Erfolg. Ezra Pound verhilft einigen zu literarischem Ruhm. Er selbst aber geht leer aus. In seiner Programmschrift »Der Künstler ist ein Kentaur« von 1913 hatte Pound der Dichtung eine Wirkung gewünscht, wie sie sonst nur die Naturwissenschaften oder die Politik haben. Man möchte beinahe glauben, dass es in der Kunst auf eine Art Energie ankommt. Auf etwas mehr oder minder Elektrisches, Radioaktives. Eine Kraft, die leitet, ineinander fügt, verschmilzt, zusammenschließt. Ezra Pound sieht sich als Dichter, der nicht genügend Wirkung hat, obwohl er glaubt, über die kompliziertesten Zusammenhänge Bescheid zu wissen. Nach der Machtübernahme durch Mussolinis Faschisten geht Ezra Pound zum Entsetzen der meisten seiner Freunde freiwillig nach Italien und lässt sich in Rapallo nieder. Er wird zudem, was man einen politischen Extremisten nennen könnte, der urplötzlich die abstrusesten Theorien und Umsturzpläne hegt. Gepaart mit einem widerlichen Antisemitismus. Er denkt, die Welt ist verdorben von der Geldwirtschaft, das sind die Banken, hinter den Banken stecken die Juden. Es ist das, was Hitler Zinsknechtschaft nennt, sowas taucht bei Pound auch auf, geht nur weiter, möchte das Geld abschaffen und lauter solche Sachen. Und er hat ein richtiges ökonomisch-politisches Programm. Dazu hat sein Kollege William Carlos Williams, Poet, der niemals in diesen Versuchungen war und nicht zu solchen Waffen griff, gesagt, Ezra ist überzeugt, dass er, wäre er nach 20 Minuten Unterricht in georgischem Dialekt am Anfang unserer Schwierigkeiten mit Russland mit Stalin für ein 5-Minuten-Interview zu diesem vorgelassen worden, dem Manne die Irrtümer seines Denkens hätte klarmachen können. Klaus Teweleit sieht auch hier das Streben des Dichters zum Machtpol. Er hält sich für den wahren Herrscher, der die Mächtigen im Griff hat. Pound glaubt auch, er wisse besser, wie der moderne neue Mensch auszusehen habe als Mussolini. Mussolini ist anders als Hitler, er gibt Pound die Radioebene. Pound darf jahrelang seine poetisch-politische Propaganda übers Radio verbreiten. Aber der Punkt ist die Isolation vorher. Wenn Sie produzieren können in einem breiten gesellschaftlichen Feld, wo Sie überall anerkannt und aufgenommen werden, dann besteht diese Gefahr nicht, dass Sie sich mit dem politischen Führer verwechseln. Dann reicht es Ihnen in der Regel, im artistischen Feld tonangebend zu sein. Eine Frage drängt sich hier auf. Nicht nur angesichts des Verhaltens von Ezra Pound, der selbst noch, als seine Landsleute in Italien kämpfen, über das Radio seine antisemitischen Parolen verbreitet. Inwieweit spiegelt sich die ästhetische Konzeption eines Autors in seinem politischen Handeln? Die Schriftstellerin Nora Bossong versucht eine Antwort. Bei Ezra Pound spiegelt es sich wieder in bestimmten Gedichten oder auch nur Zeilen, also eine bestimmte Form des Antisemitismus oder antisemitischen Klischeebildes, Ressentiments. Was einen erstaunt ist, dass Menschen durchaus ästhetisch hochintelligent sein können und dennoch so gewaltverherrlichend und man kann wahrscheinlich sagen rechtsradikal auch in bestimmten Formen, zumindest sehr gesteigert nationalistisch. Und das, glaube ich, möchte einem so gerne widersprechen. Es widerspricht sich aber nicht. Also die hohe Intelligenz in der Form ist nicht unbedingt gekoppelt an eine hohe moralische Intelligenz oder zumindest an das, was wir heute als hohe moralische Intelligenz verstehen wollen. Nach dem Krieg wird Ezra Pound unter unmenschlichen Bedingungen von den US-Behörden interniert. Der Todesstrafe entgeht er nur durch die Intervention einiger Freunde, darunter Ernest Hemingway, und aufgrund einer Diagnose, die ihn für geisteskrank erklärt. Thank you. Tief erschüttert, weil seine besten Freunde ihn nicht ins Vertrauen gezogen hatten und von dem Gedanken gepeinigt, dass kaiserliche Truppen in Kürze gegen kaiserliche Truppen kämpfen würden, ergriff Leutnant Shinji Takeyama am 28. Februar 1936, also am dritten Tag des Aufstandes, sein Offiziersschwert und beging in dem 8-Mattenzimmer seiner Privatwohnung feierlich Selbstmord. Sachlich, fast wie ein Polizeibericht, beginnt Yukio Mishimas Erzählung Patriotismus, erschienen 1969. Historischer Hintergrund der Erzählung ist ein versuchter Militärputsch im Jahr 1936 von jungen Offizieren der kaiserlichen Armee. Sie verlangten eine wesentlich aggressivere japanische Expansionspolitik. Die Aktion scheiterte nach 3 Tagen, hatte aber nachhaltige Folgen für die japanische Geschichte. Nach und nach setzten sich die extremistischen Positionen durch. Japan marschierte in den Krieg und damit in seinen Untergang. Zum Zeitpunkt des Putschversuchs ist Yukio Mishima 11 Jahre alt. Als Sohn wohlhabender Eltern unter dem Namen Hiraoka Kimitake geboren, besuchte er eine staatliche Eliteschule. Schon früh entwickelte er literarisches Talent, das sein Vater ihm mittels militärischem Drill und Sport auszutreiben versuchte. Mit 13 Jahren veröffentlichte er eine Kurzgeschichte, die ein immenses Echo hervorrief. Um sich vor seinem Vater und missgünstigen Schulkameraden zu schützen, wurde die Geschichte unter dem Pseudonym Yukio Mishima publiziert. 1944 erhält er als Jahrgangsbester eine kaiserliche Auszeichnung. Der Pazifikkrieg tobt, doch Mishima muss nicht zum Militär. Er ist klein, schmächtig und kränklich. Dennoch fasziniert ihn alles Soldatische. In einem Interview sagt er später: Und an noch etwas erinnere ich mich. An den Geruch von Schweiß. Einen Geruch, der mich vorwärts trieb, meine Sehnsüchte weckte, mich überwältigte. Es waren die Soldaten, die vom Übungsplatz kommend an unserem Tor vorbeimarschierten. Jener Geruch, wie eine Brise vom Meer, wie zu Gold verbrannte Luft über der Küste, drang in meine Nase und berauschte mich. Yukio Mishima macht einen Universitätsabschluss in Jura, arbeitet zunächst in Ministerien, bevor er sich 1947 völlig dem Schreiben widmet. Der Literaturwissenschaftler Ralf Schnell war 10 Jahre lang an der Keio-Universität in Tokio als Literaturwissenschaftler tätig. Er beschreibt die gesellschaftliche Stimmung Japans nach dem Zweiten Weltkrieg. Yukio Mishima ist denkbar nur vor dem Hintergrund des japanischen Denkens, des japanischen Tenno-Systems, des japanischen Konservatismus und einer Gesellschaftsstruktur, die ich mir immer gedeutet habe als das Verhältnis von Oberstrom und Unterstrom. Oberstrom, das heißt, man konnte sich in der japanischen Gesellschaft alle möglichen westlichen, ausländischen Einflüsse aneignen, seit 1868, seit der Öffnung des Landes. Aber der Unterstrom, die Welt der Samurai, die Welt später des Tenno wieder, alles das bestand weiter und floss sozusagen unbeirrt auch in die Zukunft dahin, unverändert. Yukio Mishima sieht bereits zu Beginn seiner literarischen Karriere, dass die traditionelle Kultur Japans einem geistlosen Konsumismus und einer gnadenlosen Kommerzialisierung der Lebenswelt unterworfen wird. Mishima hat versucht, eigentlich diese Dimension des Unterstroms in Japan zu stärken, indem er einerseits den Einfluss, die Bedeutung, auch das metaphysische Element, fast transzendente Element, der Tenno war ja immer auch ein Gott in Japan, bis 1945 jedenfalls, dieses Element zu restituieren, das war ihm besonders wichtig, und das in Verbindung mit dem Militär zu tun. Sein sogenannter Putsch von 1970 war ja in Wahrheit der Versuch, das Militär zu mobilisieren, um die alte Figur, die göttliche, gottgleiche Figur des Tenno auch zu restituieren. Mishima ist fasziniert vom traditionellen japanischen Kabuki-Theater, einer minimalistischen Form des Schauspiels, die im Wesentlichen aus Tanz, Pantomime und Gesang besteht. Yukio Mishima macht sich einen Namen damit, indem er mehrere Kabuki-Stücke schreibt, die auch allesamt aufgeführt werden. 1949 wird er nahezu über Nacht berühmt, als er seinen Roman »Bekenntnisse einer Maske« veröffentlicht. Seit ich vom Bild des heiligen Sebastian besessen war, hatte ich die Gewohnheit angenommen, immer wenn ich nackt war, unwillkürlich die Arme über dem Kopf zu kreuzen. Trotz meines schmächtigen Körpers, der niemals der üppigen, schönen Gestalt des Heiligen ähneln würde, nahm ich auch jetzt wieder unbewusst dessen Pose ein. Mein Blick fiel auf meine Achselhöhlen. Eine unerklärliche sexuelle Begierde wallte in mir auf. Bekenntnisse einer Maske, das ist die halbautobiografische Geschichte eines homosexuellen Mannes. Aber auch die massive Kritik an der japanischen Nachkriegsgesellschaft. Denn Yukio Mishimas Held muss sich eine Maske zulegen, nicht nur wegen seiner sexuellen Orientierung. Seine Umwelt denkt in Dimensionen, mit denen er nichts anfangen kann. Schneller und unpersönlicher Sex, Konsum, Besitz und generell völlige Orientierung am westlichen Lebensstil. Denn nach der Kapitulation Japans haben die Amerikaner das Sagen im Land. Der Fehler der Jugend ist es, zu glauben, man könne den Dämon zufriedenstellen, indem man ihn zum Helden macht. Es kam die Zeit, da ich, koste es, was es wolle, ins Leben hinaus musste. Mit der Entscheidung, eine Maschine der Falschheit zu sein, war ich für meinen Aufbruch bestens gerüstet. Ob Yukio Mishima selbst homosexuell war, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Er war verheiratet und hatte Kinder, ließ aber ab und zu durchblicken, auch für Männer empfänglich zu sein. Ralf Schnell erzählt: Es gibt Fotos von ihm, auch hochgradig oder doch zumindest latent erkennbar homoerotische Selbstbilder, in denen er geradezu narzisstisch seinen halbnackten Körper ausstellt, einen wohlgebauten Körper, den er sich antrainiert hat. Im Roman »Bekenntnisse einer Maske« heißt es zu dem permanenten Versteck und Rollenspiel vor der Gesellschaft: Mein Schauspiel war Teil meines Systems geworden und somit schon gar kein Spiel mehr. Das Bewusstsein, einen normalen Menschen vorzutäuschen, zersetzte meine ursprüngliche Normalität, sodass ich mir immer wieder sagen musste, dass meine Normalität nur vorgetäuscht war. Umgekehrt glaubte ich langsam nur noch an die Fälschung. Vielleicht entwickelte ich mich allmählich zu einem Menschen, der nicht einmal sich selbst verleugnen konnte. Was Yukio Mishimas literarische Vorlieben angeht, sind sie eindeutig zu identifizieren. Neben der klassischen japanischen und chinesischen Literatur liest Mishima mit Vorliebe Oscar Wilde, Dostojewski und vor allem Franz Kafka, Thomas Mann und Rainer Maria Rilke. An letzterem fasziniert ihn dessen Sichtweise des Todes in der modernen Welt. Rilke hatte in seinem Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge« behauptet, dass dem Menschen des Industriezeitalters das eigene, individuelle und persönliche Sterben genommen werde. Der Einzelne gehe also selbst in dem Moment in der Masse unter, in dem sein Leben endet. Yukio Mishima, dessen Bekenntnisse einer Maske nicht nur in Japan, sondern auch international ein Riesenerfolg werden, hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Für den Literaturwissenschaftler Peter André Alt, Autor der Monographie »Ästhetik des Bösen«, nutzt Yukio Mishima damit einen Aspekt der Literatur, der seit der Aufklärung zu ihrem Repertoire gehört, den der Erziehung. Es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Konzepte von Literatur, die mehr sind als nur dem Anspruch verpflichtet, mimetisch die Wirklichkeit nachzubilden, sondern die wenigstens indirekt so etwas wie Handlungsempfehlungen, vielleicht sogar Handlungsanleitungen bieten. Das beginnt schon mit der Aufklärung. Die Welt soll nicht nur erklärt werden, sondern sie soll auch verbessert werden. Literatur will erziehend wirken und damit ist sie natürlich auch ein Medium, das schon im 18. Jahrhundert, bei Lessing etwa, bei Voltaire direkt eingreift in die Realität. Insofern befindet sich Yukio Mishima zumindest auf der literarisch provokanten Ebene auf einer Wellenlänge mit anderen Provokateuren, die den Versuch unternahmen. Unsere herkömmlichen Wahrnehmungsgewohnheiten außer Kraft zu setzen, neue Sichtweisen auf das Reale zu gewinnen und damit das Reale auch umzubauen. Denn das ist den Autoren wie D'Annunzio etwa oder Jünger durchaus bewusst, dass mit der Veränderung der Wahrnehmung auch das äußere Weltbild sich notwendigerweise verändert. Also solche impliziten Handlungsanweisungen gibt es auch in der Literatur und zwar schon in früheren Zeiten. In der Literatur und im persönlichen Schreiben drückt sich bei Mishima der Wille aus, Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben, die seiner Meinung nach immer stärker ihr Gesicht zu verlieren droht. Literatur muss sich ja keinen gesellschaftlichen Normen unterwerfen. Das macht sie auch reizvoll. Sie entzieht sich ja moralischen genauso wie gesellschaftlichen Kategorien. Und daraus resultiert dann auch schon so ein gewisser Aktivismus zuweilen, der sich nicht unbedingt in den Mainstream einordnen lässt, der uns manchmal auch missfällt, der immer Grenzen überschreitet und vielfältig eben auch an das Unmoralische grenzt, vielleicht auch manchmal ans Größenwahnsinnige. Also dieses Nicht-Angepasste, dieses Nicht-in-die-Schubladen-Passende, das ist etwas, was Literatur ja auszeichnet. In der klassischen europäischen Musik bevorzugt Yukio Mishima die Musikdramen von Richard Wagner. Er liebt jene Stücke, wo es um heldenhaftes Leben und Sterben geht. In Mishimas Werk spielt der Tod in vielen Erzählungen eine herausragende Rolle. Allerdings meist als Vorstufe einer Wiedergeburt zum besseren, authentischeren Leben. In den Bekenntnissen einer Maske sagt der junge Held: Ich erschauderte in seltsamem Entzücken bei dem Gedanken an meinen eigenen Tod. Mir war, als gehöre mir die ganze Welt. Trotz der großen Versuchung, die Literatur Yukio Mishimas aus seinem Leben und vor allem seinem rituellen Suizid heraus interpretieren und verstehen zu wollen, sollte man ihr nicht nachgeben. Davor warnt auch Rebecca Mack. Sie ist Japanologin an der Freien Universität Berlin. Wir interpretieren dann sein Werk durch das, was er gemacht hat. Und wir denken, dass das alles immer zu verstehen ist, indem wir uns den Menschen Mishima angucken. Und das greift natürlich zu kurz, wenn man die Literatur anguckt. Und das greift, glaube ich, gar nicht nur für Mishimas Literatur zu kurz, sondern diese Art des Biografismus, wie man das in der Literaturwissenschaft nennt, wird einfach der Literatur als Kunstform nicht gerecht. Yukio Mishimas Werk ist ausgesprochen umfangreich. Er hat nahezu jede Form des Schreibens und auch Veröffentlichens genutzt, die es in vordigitaler Zeit gab. Zu seinem Oeuvre gehören Zeitungs- und Zeitschriftenartikel über Modenschauen und Sportereignisse ebenso wie Kabuki-Stücke, Erzählungen, Essays und Romane. Das wenigste davon ist ins Deutsche übersetzt. Es lässt sich nicht leugnen, dass Yukio Mishima nach Wirkung strebte. Es gibt sicherlich diesen Wunsch bei Mishima, dieses Ideal von Schreiben und Handeln oder diese Einheit von Schreiben und Handeln herzustellen und das zu tun, was er dann tatsächlich in seinen Schriften auch sagt. Das ist dieses Prinzip, das bei ihm eine große Rolle spielt, ein konfuzianisches Prinzip Bunbu-ryodo, die Einheit von Pinsel und Schwert, heißt das wörtlich. Und das ist eben genau der Wunsch zu sagen, practice what you preach. Also ne, man soll das dann auch umsetzen. Die Einheit von Feder und Waffe, Pinsel und Schwert. Wir hörten davon bereits bei Ernst von Salomon und Ernst Jünger. Doch Yukio Mishima geht zumindest zeitweise wesentlich indirekter, verschlüsselter und artistischer vor, wenn er Inhalte transportieren will. So lässt sich sein Roman Der goldene Pavillon auch als die Geschichte eines verstörten Menschen lesen, der irgendwann einen Zen-Tempel abbrennt. Übrigens eine wahre Geschichte. Wenn die Menschen sich in ihrem Leben und Werken dem Bösen hingaben, wollte ich so tief wie möglich in dieses Böse eintauchen. Werden hier die ersten Ansätze einer Ästhetik des Bösen, gar des Putschhaften, sichtbar, wie sie der Germanist Peter André Alt in seiner groß angelegten Studie »Ästhetik des Bösen« beschrieben hat? Denn eines wird schnell deutlich im Roman »Der goldene Pavillon«. Hier hat jemand nicht vor, sich an Konventionen und unhinterfragte Überlieferungen zu halten. Zunächst einmal in verschiedenen Akten der Grenzüberschreitung, das heißt der Infragestellung dessen, was moralisch sanktioniert ist, sowohl in sexueller Hinsicht als auch in Bezug auf Gewalt, genauso wie auf Gewaltfantasien, auf Rollenmodelle, auf das, was sich gehört. Die Literatur zerstört gerne Normen, also auch solche der moralischen Welt, nicht nur solche des Rechts und der guten Ordnung. Insofern ist die Ästhetik des Bösen immer eine Ästhetik der Grenzverletzung. Sie ist aber auch die radikalste Form, die Autonomie, also die Selbstständigkeit der Literatur in der Moderne, exzessiv zu verwirklichen. Denn eine Literatur, die auf keinerlei äußere Ordnungssysteme angewiesen ist, ist die radikalste Stufe einer autonomen Literatur. Das Kämpferische fehlt vollkommen in Yukio Mishimas Literatur. Im Gegenteil, sie ist sanft, lyrisch und an vielen Stellen nahezu romantisch. Obwohl man sein Werk nicht generalisieren und auf ein Genre festlegen kann. Neben gesellschaftskritischen Romanen wie »Nach dem Bankett« finden sich auch reißerische Räuberpistolen, die in ihrer Rasanz an Jerry Cotton-Krimis erinnern, so zum Beispiel der Roman »Leben zu verkaufen«. Yukio Mishima, so Peter André Alt, zelebriert das Böse eher in Form der Übertretung. Er ist kein Baudelaire oder Marquis de Sade. In seiner Literatur ist Yukio Mishima nicht extrem. Ein Vorteil, denn in der Regel sind das Ausflüge, die nicht von Fortünen geprägt sind, die häufig auch sich nachteilig auf das Werk auswirken, wo man also sieht, dass das Schreiben und das Handeln dann doch zweierlei ist. Das geht bis in die große Debatte über die Literatur engagée in Frankreich der 50er Jahre, wo sich eben die Frage stellt, soll Literatur in die politischen Debatten der Zeit unmittelbar eingreifen oder nicht. Das ist aber, wenn man so will, auch eine historische Episode. Wenn man sich das heute ansieht, dann merkt man ja, die Schriftsteller sind sehr zahm. Also man schreibt vielleicht mal ein Manifest. So richtig radikal ist das selten. Und das Eingreifende ist auch weg. Ja, der Aktivismus ist verschwunden. Und das war ja vor 100 Jahren anders. Also Autoren wie Majakowski oder auch die gesamte surrealistische Avantgarde um Breton hat ja den Anspruch gehabt, auch unsere Welt einfach neu zu organisieren durch die Kunst. Die bildende Kunst tut das übrigens auch in dieser Zeit. Davon sind wir jetzt inzwischen doch relativ weit entfernt. Man kann fast sagen, das ist so ein bisschen in die Routine eines jeden künstlerischen Selbstverständnisses eingegangen. So ein bisschen Surrealismus, so ein bisschen Aktivismus, ja. Aber es hat nicht mehr diesen radikalen Charakter wie damals. Also insofern beschreibt, glaube ich, der Eingriff in die Wirklichkeit als Ziel des Schriftstellers ein sehr zeitspezifisches Phänomen, das für die Zeit, für die Epoche des frühen 20. Jahrhunderts charakteristisch ist. Yukio Mishimas Roman »Der goldene Pavillon« aus dem Jahr 1956 sorgte bei seinem Erscheinen für einen ziemlichen Wirbel. Er ist auch eine massive Kritik an der Verhunzung ostasiatischer Spiritualität, ihrer Vermarktung als Touristenattraktion. Verbunden mit der gewollten Wehrlosigkeit und Gleichgültigkeit der Japaner, die von Yukio Mishima als Ehrlosigkeit gesehen wird. Rebecca Mack ergänzt: Er war erfolgreich, also viel erfolgreicher als viele andere. Er konnte von seinem Schreiben leben, er war international anerkannt und er war auch in der Tokioter Gesellschaft sehr anerkannt. Also die Verzweiflung ist vielleicht tatsächlich eine, die er darin sieht, was er den Werteverlust in der Nachkriegszeit nennt. Und er fragt natürlich, wenn die Werte jeweils immer sich komplett wandeln, worauf beziehen wir uns? Also was ist die Wurzel? Und ich glaube, danach sucht er. Aber dass die Lösung, die er vorschlägt, für die Nachkriegsgesellschaft nicht überzeugend ist, ist genauso klar. Ja. Das alles wird jedoch nicht in einem propagandistisch markanten Stil vorgetragen, sondern moderat. zum Nachdenken anregend, eher melancholisch als kämpferisch. Yukio Mishima ist nicht Ernst Jünger, obwohl er ihn sehr schätzte. Im Roman Der goldene Pavillon schreibt Mishima über den Tempel: In diesen Zeiten des Entsetzens über die Niederlage und der nationalen Trauer kam seine überlegene Transzendenz deutlich zum Ausdruck. Oder vielleicht täuschte er sie auch nur vor. Der Umstand, dass er nicht bei einem Luftangriff niedergebrannt war und dies nicht mehr zu befürchten stand, hatte ihm zweifellos einen neuen Nimbus der Unverwundbarkeit verliehen. Es ist eine konservative Gesellschafts- und Zeitkritik, die Yukio Mishima artikuliert. In allegorischer Form drückt sich das in einer besonders brutalen Szene aus dem Goldenen Pavillon aus, die zum Kern von Mishimas Zivilisationskritik gehört. Ein amerikanischer Soldat besichtigt in Begleitung einer japanischen Prostituierten den Tempel. Plötzlich kommt er auf den Ich-Erzähler zu und befiehlt ihm unter Androhung von Gewalt: Nun mach schon! Tritt auf ihren Bauch! Unfähig, mich zu weigern, hob ich einen Gummistiefel. Der Amerikaner klopfte mir auf die Schulter. Ich senkte meinen Fuß und trat auf etwas, das so weich war wie Schlamm im Frühling. Der Bauch der Frau. Stöhnend kniff sie die Augen zusammen. Tritt weiter! Los! Und ich trat. Mein Unbehagen beim ersten Tritt wich beim zweiten einer plötzlich aufwallenden Woge von Freude. Aus seinem Gesicht war jede Trunkenheit gewichen. Er wollte mir Geld geben, aber ich wies es zurück. Worauf er zwei Stangen amerikanischer Zigaretten vom Sitz nahm und sie mir an die Brust drückte. Der japanische Junge ist unfähig, sich gegen die Anordnung des amerikanischen Soldaten zur Wehr zu setzen. Erst widerwillig, dann mit Freuden tritt er die Frau, die nicht zufällig eine Prostituierte ist. Zwar orientiert sich auch Yukio Mishima zunehmend an den Erfolgskriterien der modernen Gesellschaft, indem er lernt, sich in den Medien gut zu verkaufen. Gleichzeitig folgt er dem Ideal der Samurai, das zu diesem Zeitpunkt nichts anderes mehr ist als ein romantisches Narrativ. Doch, so der Literaturwissenschaftler und Japan-Kenner Ralf Schnell: Die Rückwendung, wenn man das so nennen will, zur Tradition der Samurai Mitte des 20. Jahrhunderts, die ist nicht eine Wendung in irgendeine dunkle, atavistische Vergangenheit, sondern sie können heute noch in Japan Menschen treffen, Kollegen an der Universität, aufgeklärte Leute, die im Ausland studiert und ihre Meriten erworben haben, die sich dennoch sehen in der Tradition der Samurai, das heißt in einer Tradition, die sich bestimmten Werten verpflichtet fühlt und diesen Werten dann auch folgt. So kommentiert er das Hagakure für das moderne Japan. Es ist eine Sammlung von Regeln, Erzählungen und Lektionen, die der Samurai Tsunemoto Yamamoto zu Beginn des 18. Jahrhunderts gesammelt hatte. Im Hagakure heißt es: Von einem Mann mit einem gewöhnlichen und gesunden Geist kann man nicht erwarten, dass er Großes vollbringt. Nur wenn er sich in einen beinahe verrückten, verzweifelten Zustand bringt, weit jenseits von Vernunft und Eigennutz, kann er solches leisten. Und unter der Überschrift »Bewege Himmel und Erde« empfiehlt Yamamoto: Nichts ist in dieser Welt unmöglich. Fester Entschluss kann Himmel und Erde bewegen, sagt man. Dinge scheinen weit jenseits der Macht eines Menschen zu liegen, weil er sein Herz aus Mangel an starkem Willen nicht auf ein schwieriges Projekt richten kann. Es hängt ganz von der geistigen Einstellung ab, sogar Himmel und Erde zu bewegen, ohne die eigene Stärke anzuwenden. Musik. Rebecca Mack kommentiert diese Hinwendung so. Das Hagakure war bereits zum Zeitpunkt seines Entstehens ein völlig idealisiertes Konstrukt, mit dem man versucht hat, den befriedeten Samurai darüber zu sprechen, was deren Ethos ausmacht. Ja? Und das war schon zur Zeit des Entstehens ein idealisiertes Produkt, das er nun wiederum aufgreift und was daraus macht, um daraus scheinbar japanische Werte abzuleiten. Ja? Das ist alles extrem klischeebehaftet, diese Hinwendung auch zum Bushido und diese Samurai-Ästhetik und Ethik, das ist ja nicht so, dass das wirklich die japanischen Werte wären, sondern das sind alles selbst Dinge, die sozusagen Narrative von einem Japan-Bild, das man zu gewissen Zeiten geschaffen hat. Das ist wirklich eine Erzählung, auf die er zurückgreift. Und da kommt natürlich diese Ästhetik mit ins Bild, aber ich will das sozusagen nicht bewerten aus dieser psychologischen Fragestellung, was hat ihn dazu bewogen. Ja? Yukio Mishima verschreibt sich dem Weg des Samurai-Kriegers, dem sogenannten Bushido. Er geht in Bodybuilding-Studios, trainiert seine Muskeln, bis er die Figur eines Boxers oder Gewichthebers hat. Gleichzeitig betreibt er intensiv die Kampfkünste, hier vor allem Kendo, die abgewandelte Form des traditionellen Schwertkampfs Kenjutsu. Für Rebecca Mack zeigt sich darin ein Reflex gegen die Industriegesellschaft. Die Schmerzen der Moderne werden daran sichtbar. Also diese ganze Frage von Konsum, Nachkriegsgesellschaft, die Dekadenz eben dieser traditionellen Werte, die Annäherung natürlich an den Westen, das Gleichziehen mit dem, was im Westen als erstrebenswert angesehen wird. Das alles sind die Dinge, die Mishima dann verdammt und eben sagt, könnten wir nur zurück zu dieser natürlich hochgradig ideologisierten Zeit der 30er Jahre. In den 1960er Jahren macht Yukio Mishima eine Nebenkarriere als Filmstar. Er spielt in knalligen Gangsterfilmen und zeigt seine Kendo-Künste in einigen Samurai-Filmen. Mehr als einmal lässt er seinen gestylten Körper für homosexuellen Magazine ablichten. Bizarr und befremdlich dabei, dass er gleichzeitig einem Japan hinterher trauert, das mit dem Kriegsende unterging und das auch keiner mehr so recht zurückhaben möchte. Es ist das klischeebeladene Reich der untergehenden Sonne, in dem der Tenno, also der kaiserliche Herrscher, bis 1945 einen gottähnlichen Zustand genießt. Nach der Kapitulation nimmt Mishima eine Entehrung des japanischen Volkes wahr, gegen die niemand etwas unternimmt. Dieser Werteverlust, den Mishima kritisiert in verschiedenen Werken, auch in Essays, den begründet er explizit wie implizit verschiedentlich eben mit der Tatsache, dass in der Nachkriegszeit der japanische Kaiser ja seine Göttlichkeit verneinen musste. Und dieser Punkt, dieses Ningen-Sengen, der Menschwerdung des Kaisers, ist dieser Bruch, den Mishima immer wieder thematisiert. Er sagt, der zentrale Wert ist verloren gegangen. Als es 1960 zu einem Abkommen zwischen den USA und Japan kommt, dem sogenannten Vertrag über gegenseitige Kooperation und Sicherheit, kocht im Land die Stimmung hoch. Studentenproteste erschüttern die Großstädte. Nicht nur die linken Kräfte sehen einen Ausverkauf japanischer Souveränität und die Unterordnung des Landes unter die Interessen der USA. Auch die Ultrarechten laufen Sturm gegen das Abkommen. Seit dieser Zeit findet bei Yukio Mishima offenbar eine politische Radikalisierung statt. Ist das hier wieder die berühmte Sehnsucht nach einer Wirkung jenseits des Schreibtischs, wie man sie vielen anderen Autoren unterstellt hat, die plötzlich abstruse Gedanken und Handlungen an den Tag legten? Der Schriftsteller Ulrich Pelzer sagt, es hängt davon ab, was man unter Wirkung versteht. Also ob man unter Wirkung ein Ereignis, das eher auf der Ebene des Physischen stattfindet, meint, oder eine Wirkung, die vielleicht subkutan ist, mental, spirituell. Und die Frage ist weiter, ob die Wirkung in irgendeinem Verhältnis zum literarischen Werk steht. Yukio Mishima als Prototyp des wildgewordenen Literaten, der mit seinen Texten niemanden erreicht, jedenfalls nicht so, wie er sich das wünscht? Ist die Radikalisierung ein Weg des Wachrüttelns einer gleichgültigen Masse, ein Kanonenschuss, der die kleinbürgerlichen Schlafmützen wachrüttelt? Die Autorin Nora Bosson erläutert ihre Position. Radikalisierung ist der Wunsch nach einer bestimmten Sicherheit. Und ich ziehe die Ambivalenz vor. Ich glaube, die Ambivalenz ist auch näher an der Wahrheit dran. Und Radikalisierung ist ähnlich wie Populismus etwas, was zuspitzt auf einfache Schlagwörter, auf einfache Aussagen, auf handelbare Aussagen am Ende. Und das andere ist natürlich auch, dass man, wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, nicht unbedingt das Gefühl hat, dass Radikalisierung immer so hilfreich war. Also weder von links, von rechts, noch viel weniger, aber auch die Radikalisierung von links kann ich nicht so besonders befürworten. Eure Herrschaft wäre 1000 Generationen, 8000 Generationen, bis ein Steinchen zum Felsen wird, auf dem Moos sprießt. So heißt es in der japanischen Nationalhymne, deren Text aus dem 10. Jahrhundert stammt. Sie beschert nicht nur Japanern eine Gänsehaut. Yukio Mishima geht in die Offensive und gründet eine paramilitärische Truppe, die er Tatenokai nennt, was so viel wie Schildwache bedeutet. Es sind hauptsächlich rechtskonservativ bis faschistisch orientierte Studenten, die ihm zuströmen. Bald werden es mehrere hundert. Sie unternehmen wie ein Wanderverein Touren ins Gebirge, allem voran zum heiligen Berg Fujiyama, der ein nationales Heiligtum darstellt. Mishimas Verein trägt selbstentworfene Fantasieuniformen, obwohl die Einheit nicht den japanischen Streitkräften angeschlossen ist. Offiziell gibt es zwar keine militärischen Dienstgrade, doch es ist offensichtlich, wer die Chefs sind. Yukio Mishima und seine Günstlinge. In einem Vortrag sagt er seinen Gefolgsleuten: Ich habe häufig die leichthin gemachte Devise gehört, Feder und Schwert vereinen sich zu einem einzigen Pfad. Doch in Wahrheit können sie sich nur im Augenblick des Todes vereinigen. Der von Mishima bevorzugte und geforderte Drill inklusive Abhärtung wirkt lächerlich. Die Kameraden frieren sich bei den Exkursionen in eisiger Kälte halb zu Tode. Die militärische Ausbildung ist dilettantisch, zumal die Truppe nicht über Waffen verfügt. Zwar besitzt Yukio Mishima, der das nötige Kleingeld für seinen illustren Fight Club zum größten Teil selbst aufbringt, einige hochgefährliche Samurai-Schwerter, die bringt er jedoch zu den Übungen selten mit. Wie so oft in der Geschichte des politischen Extremismus bemerkt auch der ultrakonservative, wenn nicht faschistische Mishima eine deutliche Nähe zum Linksradikalismus. So sagt er nach einer Diskussion an der Tokioter Universität mit linksradikalen Studenten: Ich war nervös, als würde ich einen Löwenkäfig betreten. Doch schließlich machte mir die Sache doch noch Spaß. Wir haben sehr viel gemeinsam, strenge ideologische Vorstellungen und wir finden Geschmack an körperlicher Gewalt zum Beispiel. Sie und ich, wir repräsentieren eine neue Art Japan. Ich fühlte mich zu ihnen hingezogen. Wir sind durch Stacheldrahtverhaue getrennte Freunde. Yukio Mishimas Tatenokai trainiert oft gemeinsam mit den offiziellen japanischen Streitkräften, allerdings nur bei den Sportveranstaltungen. Die modernen Militärs sehen die Truppe als eine folkloristische Einheit, ungefährlich, harmlos und am besten dadurch zu integrieren, dass man ihr genügend Spielplätze zur Verfügung stellt. Genau an dieser Stelle liegt offenbar eine schwere Wahrnehmungsstörung Mishimas vor. Der Samurai-Geist, die Treue zum Lehnsherrn Shogun, ist bei den japanischen Streitkräften längst einer pragmatischen Waffenbrüderschaft mit dem einstigen Erzfeind USA gewichen. Doch man muss vorsichtig sein bei der Einschätzung der Schildwache, denn sie wird nicht von allen belächelt. Es gab eben durchaus Leute, die die Gründung seiner Gesellschaft ganz interessant fanden. Ne? Die Leute sind auch gekommen zu Events, die er da angeregt hat. Ich glaube, zum ersten Jahrestag hat er eingeladen auf das Nationaltheater und dann haben die da so eine kleine Parade gemacht und die Nationalhymne gesungen. Da waren durchaus Politiker dabei. Ja? Also er war in gesellschaftlichen Kreisen sehr anerkannter Mensch. Doch was versteht Yukio Mishima unter traditionellen japanischen Werten? Was sieht er als die Charakteristika des japanischen Menschen, die ihn vom Europäischen unterscheiden? In einem Interview mit der britischen BBC sagt er dazu: In der Kultur und in den Menschen Japans findet man sehr leicht zwei äußerst widersprüchliche Wesenszüge: Eleganz und Brutalität. Und manchmal sind die beiden sehr eng miteinander verbunden. Unsere Brutalität rührt von unseren Emotionen her. Sie ist niemals systematisiert oder mechanisiert, wie beispielsweise bei den Nazis. Sie kommt wahrscheinlich von dem femininen Aspekt in uns. Unsere Eleganz hat eher mit unseren Nerven zu tun. Wir sind manchmal wie berauscht von Gefühlen wie Schönheit, Eleganz und Ästhetik. Und dann wieder werden wir es müde, brauchen einen Ausbruch, um uns davon zu befreien. Und ich glaube, diese ganze Frage des Beharrens auf diesen oder dieses Hervorholens dieser wirklich sehr idealisierten japanischen Werte muss man eben lesen im Zuge des japanischen Identitätsdiskurses und dieser Frage, wo stehen wir als Land und wie viel Wandel haben wir in den letzten 100 Jahren immer wieder mitgemacht im Zuge der Geschichte und der Modernisierung und was hat das bedeutet? Und er ist ja auch gar nicht der Einzige, er ist vielleicht ein bisschen früher dran als dann manche andere, die so eine Rückbesinnung auf japanische Werte machen. Was treibt Yukio Mishima um? Er sagt der japanischen Gesellschaft ins Gesicht, dass sie sich über die eigene Natur etwas vormacht und dabei westliche Klischees über Japan bedient und verstärkt. Wenn sich die Nachkriegsmentalität der Japaner auf eine Formel bringen lässt, dann ist es seiner Meinung die ostasiatische Entsprechung des Freudschen Verdrängungsprinzips. Konfuzius, der große chinesische Philosoph, dessen Lehren enormen Einfluss auf die japanische Mentalität haben, hatte gelehrt: Wenn etwas stinkt, deck es zu. Yukio Mishima sagt der BBC: Seit dem Krieg ist unsere brutale Seite vollkommen verborgen. Aber trotzdem ist auch dieser Teil unseres Wesens auch nach wie vor vorhanden, eben nur versteckt. Ich mag nicht, wenn die japanische Kultur nur als friedliebend, nur in netten Blumenarrangements dargestellt wird. Wir haben immer noch ein sehr ausgeprägtes kriegerisches Gemüt. Dass solche Statements in der bewegten 1968er-Zeit wie Zunder wirken müssen, liegt auf der Hand. Doch Yukio Mishima lediglich als einen Kriegstreiber, Militaristen und reaktionären Wirrkopf zu schubladisieren, würde zu kurz greifen. Denn er rüttelt an der Oberflächlichkeit der Gesellschaft, hält ihr einen Spiegel vor, in den sie partout nicht sehen will. Seht her, scheint er zu sagen. Ihr habt bei der Kolonialisierung der ostasiatischen Völker mitgemacht. Und jetzt tut ihr so, als wäret ihr über Nacht bessere Menschen geworden. Und in der Tat, Kawasaki, Mitsubishi oder Suzuki bauen keine Jagdbomber mehr wie im Zweiten Weltkrieg, sondern schnittige Motorräder, die zu Exportschlagern werden. Für den Literaturwissenschaftler Ralf Schnell zeigt sich hier ein Abwehrmechanismus gegen die völlige Vereinnahmung Japans durch westliche Deutungsmuster. Mishima hat da einen Gegenentwurf in der Tat zu Japonismen in der westlichen Welt auch entworfen. Die Japaner nehmen sehr übel, wenn die westlichen Menschen, wenn unser einer versucht, sich in Deutungen Japans zu ergehen. Das nehmen sie wirklich übel, weil sie sagen, uns kann niemand wirklich verstehen, nur wir selbst. Und das tun sie dann zum Teil, dieses Selbstverständnis realisieren, das tun sie, indem sie sich eben sehr eng an diese Vorgaben, an deren Revitalisierung sogar, sich beteiligen und am Ende danach auch ihr Leben einrichten. Das gilt sicher auch für Mishima. In seiner Roman-Tetralogie Das Meer der Fruchtbarkeit unternimmt Yukio Mishima den groß angelegten Versuch, diesen Fremdinterpretationen der japanischen Kultur entgegenzutreten. Man hat der darin enthaltenen Weltanschauung posthum das Etikett kosmischer Nihilismus aufgedrückt. Gemeint ist damit, dass Mishima sich in allen vier Bänden des Zyklus auf das sogenannte Alaya-Bewusstsein oder auch Speicherbewusstsein der buddhistisch-hinduistischen Wiedergeburtslehre bezieht. Das bedeutet, alle Erfahrungen vergangener Generationen werden gespeichert, gehen in die Handlungen und Gedanken in veränderter Form ein. Damit wendet sich Mishima gegen die seiner Auffassung nach heftige Tendenz seiner Landsleute, alles vergessen zu wollen, was unangenehm ist an der japanischen Kultur. Er geht ein wenig zu sehr auf die agitatorische Ebene. In Yukio Mishimas zur Schau gestelltem Militarismus, der Militanz und versuchten Zackigkeit seiner Schildwachentruppe, eine Ähnlichkeit zu europäischen Kollegen, die sich gleichzeitig als Krieger und Schriftsteller verstanden? Gibt es Berührungspunkte zu Gabriele D'Annunzio, Ernst von Salomon oder Ernst Jünger? Der Literaturwissenschaftler Ralf Schnell versucht eine Antwort. Das kann man zwar vergleichen mit den entsprechenden Figuren in Europa, aber es hat ganz andere Dimensionen. Es sind nicht eben die an westlichen Modellen der Demokratie und der, ja, des Konservatismus orientierten Handlungsweisen, sondern es geht viel weiter zurück in die Welt der Samurai, in die Welt der alten Führer, Tokugawa und dergleichen, Fürstentümer, Herrschaftshäuser, Familien und Clans, in denen sich Mishima eigentlich bewegen wollte, zu denen er eine gewisse Nähe hatte und zu denen er aber in einem widersprüchlichen Verhältnis stand. Denn er war ja jemand, der aus einer vergleichsweise kleinen, jedenfalls nicht aristokratischen Familie kam und er musste sich behaupten, er musste sich aufbauen. Die Poesie bot ihm dazu den richtigen Weg. Und diese Poesie seiner Sprache unterscheidet sich stark von Yukio Mishimas Sprache als politischer Agitator. Das war für Mishima alles gar nicht widersprüchlich. Er war ein Außenseiter, er hat sich auch so verstanden. Und als dieser Außenseiter hat er sich in einer gewissen Radikalität entworfen. Das kann man ablesen am Umgang mit der Körperkultur, der Kultivierung des eigenen Körpers. Er war sehr klein, sehr schmächtig gebaut. Und er hatte sich ein männliches Schönheitsideal entworfen, dem er nachzueifern versuchte. Zwar mit einer radikalen Körpertrainingskultur. Gegen Ende der 1960er Jahre kündigt sich langsam aber sicher das Unheil an. Yukio Mishima isoliert sich mit seinen Parolen immer mehr. Ernst genommen wird er nur von der radikalen Rechten. Als Schlüsseltext dieser Phase dient heute seine Erzählung Patriotismus, erschienen 1969, in der es um den versuchten Militärputsch des Jahres 1936 geht. Darin beschreibt sich ein Offizier folgendermaßen: Ringsum, gewaltig groß und ungeordnet, erstreckte sich das Land, dem seine ganze Sorge galt und um dessen Willen er sein Leben opfern wollte. Aber würde dieses große Land seinen Protest, der sich in Selbstvernichtung äußerte, überhaupt zur Kenntnis nehmen? Er wusste es nicht. Und das war auch nicht wichtig. Auf seinem Schlachtfeld gab es keinen Ruhm zu gewinnen, konnte niemand mit Heldentaten prunken. Der Kampf wurde an der Front des Geistes ausgetragen. Diese Front des Geistes, von der Mishima hier spricht, nimmt ihn allerdings gar nicht erst zur Kenntnis. Diese Haltung seiner Umwelt belastet ihn mehr als direkte Angriffe in politischen Auseinandersetzungen. Kaum jemand in der japanischen Öffentlichkeit provoziert so wie er. Sein Gestus ist der der Übertreibung, Stilisierung und Hyperästhetisierung seiner eigenen Person. Trotzdem, niemand will ihn hören. Er hat das nicht als Verzweiflungsakte verstanden, sondern er hat das immer im Gestus des Aufbegehrens überspielt. So habe ich ihn eigentlich immer wahrgenommen und auch gelesen. Und seine Fotos, die er von sich ja hat machen lassen, sind eben ja auch Selbstentwürfe, in denen er ein Schönheits-, ein Körperideal entwickelt, das Verzweiflung, wenn es sie denn als Anregungselement und Motor gab, wirklich überspielen soll und hinter sich lassen soll. In seiner Erzählung Patriotismus schreibt Mishima: Er faltete die Hände unter dem Kopf und starrte an die Deckenbalken, die neben dem scharf umgrenzten Lichtkreis der Stehlampe im Halbdunkel verschwammen. Stellte er sich den Tod vor? Oder eine wilde Ekstase der Sinne? Eines schien ins andere zu greifen, als sei es der Tod, dem sein körperliches Verlangen galt. Sicher war jedenfalls, dass sich der Leutnant nie zuvor so vollkommen frei gefühlt hatte. Yukio Mishima konfrontiert seine Leser in Patriotismus mit dem Ritual des Seppuku, des rituellen Suizids der Samurai nach einer Niederlage. Seppuku, das heißt: Er umfasste das Schwert mit beiden Händen, richtete sich ein wenig in den Hüften auf und neigte den Oberkörper über die Schwertspitze. Die Art, wie sich die Uniform über den Schultern spannte, verriet, dass er alle Kraft aufbot, als er die Klinge tief in die linke Bauchseite stieß. Der Samurai schneidet sich den Bauch auf. Kurz danach schlägt ihm ein Helfer mit dem Schwert den Kopf ab. So ist das Ritual. Ralf Schnell: Mishima gilt unter diesem Aspekt dieses Tatenokai, den er begründet hat, als bizarre, wenn nicht auch tragikomische Figur. So versteht man ihn heute. Und das war er objektiv historisch natürlich auch. Man muss das, glaube ich, unterscheiden, ob man seinem Selbstverständnis folgt, um ihn zu beschreiben, oder ob man ihn misst am Standard der Zeit, in der er so gehandelt hat. Und wenn man Letzteres tut, und das tun natürlich heutige aufgeklärte Japaner, dann ist das wirklich eher von ihnen aus gesehen eine Farce, was damals gelaufen ist. Am 25. November 1970 dringt Yukio Mishima mit 4 seiner Getreuen in die Ichigaya-Kaserne, das Hauptquartier der japanischen Streitkräfte, ein. Er nimmt den Oberbefehlshaber gefangen. Es kommt zu einem Handgemenge, bei dem Mishima auch von seinem Schwert Gebrauch macht. Ernsthaft verletzt wird allerdings niemand. Erst jetzt entnehmen die Studenten der Tatenokai und Mishima ihren Rucksäcken Stirnbänder, die sie sich um den Kopf binden. Bemalt sind sie mit der aufgehenden Sonne, dem Symbol Japans und dem Spruch »Diene der Nation 7 Leben lang«. Die Marschrichtung des ganzen Unternehmens ist allerdings nicht so ganz klar. Der putschende Literat Yukio Mishima hatte mit einer Signalwirkung seiner Aktion gerechnet. Damit, dass ohne große Worte die in der Kaserne anwesenden Soldaten auf seine Seite überwechseln. Doch das bleibt aus. Die Polizei besetzt das Haus, während der Oberbefehlshaber immer noch in Mishimas Gewalt ist. Keiner weiß, was die Putschisten überhaupt wollen. Merkwürdig ist auch, dass ihre einzige Bewaffnung in einem Schwert und einem Messer besteht. 2 der Studenten werfen Flugblätter von dem riesigen Balkon des Gebäudes, vor dem sich mittlerweile eine ziemlich große Menschenmenge versammelt hat. Das Fernsehen ist anwesend und Hubschrauber kreisen über dem Kasernengelände. In dem Flugblatt heißt es: Die Mitglieder der Tatenokai wurden von den Streitkräften zuvorkommend behandelt. Warum beißen wir die Hand, die uns füttert? Aus dem einfachen Grund, weil wir die Streitkräfte verehren. Die Streitkräfte sind Nippons Seele. Wir haben zugesehen, wie die Streitkräfte von den Regierenden wie ein Spielzeug behandelt wurden. Alle Gelegenheiten, diesen furchtbaren Irrtum zu revidieren, wurden außer Acht gelassen. 1969 hätten die Streitkräfte mobilisiert und im Kampf gegen die Friedensdemonstranten eingesetzt werden müssen. Damals hätte die Armee die Macht an sich reißen und die Revision der Verfassung fordern müssen. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann werden die Westmächte Japan in den kommenden 100 Jahren beherrschen. Yukio Mishima und die Handvoll Tatenokai empfehlen sich also als Geburtshelfer einer Militärdiktatur und glauben, sie würden offene Türen einrennen. Doch dem ist nicht so. Als Mishima auf den Balkon der Kaserne tritt, erwartet er einen Sturm der Begeisterung. »Es ist erbärmlich«, beginnt er seine Rede, »unter diesen Umständen zu den Streitkräften reden zu müssen. Denn der Krach der Hubschraubermotoren ist unüberhörbar. Er verzieht sich langsam, damit die Rede als Beweismittel für ein späteres Strafverfahren aufgenommen werden kann. Doch das ist sinnlos.« Als Mishima vom japanischen Volk redet, das vom Westen verdorben sei und nur noch an Autos, Fernseher und Plattenspieler denke, brüllen die Soldaten ihn nieder. Statt »Er lebe hoch« bekommt er »Halt endlich deine blöde Klappe, lass uns in Ruhe und hau ab aus unserer Kaserne, du Spinner« zu hören. Yukio Mishima kommt nicht einmal dazu, den Kern seiner Forderung mit Nachdruck vorzutragen, nämlich die Wiedereinsetzung des Kaisers als gottähnliches Wesen. Er ist vollkommen desillusioniert und konsterniert. Er sieht, dass sein Plan gescheitert ist und zieht die Konsequenz, die er in seiner Erzählung Patriotismus vorweggenommen hatte. Nun hatte er die Klinge schon bis unterhalb des Nabels durchgezogen. Und als er das sah, überkam ihn ein Gefühl der Befriedigung. Sein Mut erstarkte von Neuem. Doch nach allem, was man weiß, muss Yukio Mishima, anders als sein Held, bei seinem Suizid große Qualen erleiden. Zudem misslingt die Enthauptung gründlich. Der Dichter stirbt unter großen Schmerzen. Sie hörten, ich schmiede keine Pläne, ich glühe. Die lange Nacht der literarischen Putschisten von Michael Reitz. Es sprachen Christiane Nothofer und Josef Tratnik. Für den guten Ton sorgten Wolfgang Rixius, Hendrik Manuk, Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie und Musikzusammenstellung Claudia Mützelfeld. Redaktion Monika Künzel.